Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Hallihallo, Markus hier. Gibt mal wieder eine neue Episode von Omega Tau. Eine deutsche Episode mal wieder. Und es geht um Kontraktlogistik, also sprich um Firmen. Konkret am Beispiel von DB Schenker. Firmen, die logistisch anspruchsvolle Aufgaben für andere Firmen übernehmen und da dann entsprechend optimieren. Unser Gast ist Heinrich Heimbrock, der arbeitet eben bei DB Schenker und steht uns zu diesem Thema Rede und Antwort bereit. In meinen Notizen zu der Episode steht, dass ich mich bei euch noch für irgendwelche komischen Skype-Geräusche oder Artefakte entschuldigen soll. Ich kann mich gerade ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. Wir haben das schon vor einer Weile aufgezeichnet. Aber hier die Entschuldigung für irgendwelche Skype-Probleme, die ihr anscheinend hören werdet. Aber ich glaube, alles in allem ist die Audioqualität wie immer ganz okay. Gut, geht los. Unser Gast Heinrich Heimbrock stellt sich vor. Schön. Mein Name ist Heinrich Heimbrock. Ich bin 53 Jahre, bin gelernter Maschinenbauingenieur mit Automatisierungstechnik, Vertiefung und arbeite im Bereich der Logistik seit mehr als 20 Jahren. Habe dort begonnen bei der Rhenus in Dortmund und bin mittlerweile bei der Schenker AG. In der Zentrale bin dort für einen Bereich Engineering und Projects zuständig, der sich weltweit um Projektimplementierung kümmert, aber auch um das Verbessern unserer Abwicklungen und unserer Standorte und das Erweitern unseres Geschäftsangebotes dort. Mhm. Daneben noch ein Bereich, der sich mit der Kennzahlenerhebung befasst, alles was operative Kennzahlen unseres Geschäftes sind. Also quasi Messung des Geschäftserfolgs und anderer Daten, die dann zur Optimierung letztendlich dienen. Ja, genau. Ja, dann reden wir doch mal kurz über Ihren Arbeitgeber, über DB Schenker. DB dürfte wahrscheinlich jedem klar sein, Deutsche Bahn oder die Bahn, wie heißt es offiziell? Deutsche Bahn, es ist schon die Deutsche Bahn AG. Ja. Und der Slogan Die Bahn hat sich international nicht als so intelligent herausgestellt. Wenn Sie das im Englischen gelesen sehen, hat man da, glaube ich, kein so richtig glückliches Händchen gehabt bei der Auswahl. Richtig, stimmt. Ja, wir sind eine hundertprozentige Tochter der Deutschen Bahn, sind mit der Zentrale in Essen beheimatet, sind weltweit tätig im Bereich der Logistik in verschiedenen Geschäftsfeldern, repräsentieren etwa 66.000 Mitarbeiter und einen Umsatz von über 15 Milliarden, Euro. Mhm. Und es gab ja mal Loks, die mit dem Schriftzug Railion rumgefahren sind. Das war ja irgendwie der Cargo-Anteil der Deutschen Bahn. War das auch Schenker? Gibt es die noch oder ist das Gleiche? Oder? Das ist das Schwesterunternehmen, das war, nachdem die Bahn uns in den 2000er Jahren zurückgekauft hat. Wir sind ursprünglich die Eisenbahnspedition, das Rolfo-Unternehmen der Güterbahn gewesen. Mhm. Entstanden historisch daraus, dass die Bahn halt nur bis zu den Bahnhöfen liefern konnte und dann immer noch eine Strecke übrig blieb, bis die Ware tatsächlich beim Kunden war. Und dazu brauchte man so jemanden wie Schenker, damals wirklich wahrscheinlich noch mit Karren und Fuhrwerken. Ja. Und wir sind lange Zeit ein Unternehmen der Bahn gewesen, sind dann verkauft worden und sind dann zurückgekauft worden. Auch mit der Idee, dass es ja verschiedene Gütertransportaktivitäten bei der Bahn gibt, in dem Falle die Railion bzw. DB Cargo, mhm. Also das, was auf der Schiene an Gütern transportiert wird. Das ist für eine gewisse Zeit zusammengefasst worden unter dem Markennamen DB Schenker dann jeweils mit einem Anhängsel, entweder DB Schenker Rail, das ist das, was Sie als Railion kennen, der Güterverkehr auf der Schiene, und DB Schenker Logistik, das ist die eigentliche Schenker AG, also die Legaleinheit, die das weltweite nicht schienengebundene Transportgeschäft betreibt. Aber die Schiene wird da im Rahmen von multimodalem Transport schon auch eingesetzt? Die wird auch eingesetzt, ja. Ist halt ein Mittel oder ein Transportträger, Transportmittel, was wir auch einsetzen, neben dem LKW, aber auch Luft- und Seefrachten. Okay, gut. Reden wir mal ein bisschen konkreter über das Thema heute. Es soll um Kontraktlogistik gehen, also eine Spezialform der Logistik. Vielleicht sollten wir erstmal kurz definieren, was Logistik ist und dann, wie sich Kontraktlogistik davon unterscheidet oder inwiefern es das spezialisiert. Ja, Logistik von der vom Ursprung her kommt aus dem Militärischen ursprünglich, wo es darum ging, Truppen zu versorgen mit Nachschub. Da hat sich diese Fakultät der Logistik gebildet oder halt dieses Gebiet der Logistik, wo es darum ging, Dinge an die richtigen Plätze zu liefern, da wo sie gebraucht wurden. Und es gibt eine relativ bekannte Definition, die besagt, dass Logistik eigentlich sich mit den Dingen auseinandersetzt oder damit auseinandersetzt, die richtige Ware im richtigen Zustand zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen oder dafür zu sorgen, dass sie dort ist. Mittlerweile hängt man dann auch noch das Anhängsel mit der richtigen Dateninformation oder mit den richtigen IT-Informationen dazu hinten an. Das ist das, was so als gängige Definition von Logistik eigentlich immer wieder passt. Es gibt dann verschiedene Ausprägungen, je nachdem aus welcher Sicht man kommt, gibt es das Wort Logistik eigentlich im Zusammenhang oder in Kombination mit diversen anderen Begriffen dann halt immer auf ein spezielles Fachgebiet zum Beispiel ausgelegt. Mhm. Und die Kontraktlogistik ist jetzt eins dieser zusammengesetzten Worte, nämlich aus Kontrakt und Logistik, was meint, dass sogenannte Logistikdienstleister, also auch wir, für unsere Kunden Dienstleistungen erbringen, die in der Regel sich nicht um reine Transporte handeln, also wo nicht nur Waren transportiert werden, sondern wo zum Beispiel Waren auch gelagert, manipuliert, gehandhabt, umgepackt, veredelt werden und das Ganze deswegen Kontrakt im Rahmen einer längerfristigen Geschäftsbeziehung. In der Regel deutlich längerfristig, als sie im reinen Transportbereich zu finden ist. Und das Ganze ist auch unter dem Schlagwort Outsourcing zu finden. Das heißt, Kunden geben ihre Logistikleistung an einen Dritten, an einen Logistikdienstleister und lassen ihn quasi ein Gesamtpaket dort für sie abarbeiten. Das ist in Teilbereichen so, dass unsere Kunden überhaupt keine eigene Logistik mehr haben. Das heißt, sie haben kein eigenes Lager, sie haben keine eigenen Transporte, sondern sie lassen es komplett von Dritten, sogenannten Kontraktlogistikern, entweder als ein Gesamtpaket oder halt gestückelt in Teilpakete erbringen. Ja, und das gilt dann sowohl für den Reinweg von Komponenten, die man verbaut, als auch für den Rausweg quasi der fertigen Produkte. Zumindest potenziell kann es für beides gelten. Genau, es gilt für beides, da machen wir keine Unterscheidung. Es gibt auch für das zusammengesetzte Begriff. Es gibt eine Beschaffungslogistik und eine Distributionslogistik. Mhm. Je nach Sichtweise, was man gerade herstellt, ist man immer auf der einen oder auf der anderen Seite. Klar. Das heißt, wir oder die Kontraktlogistiker befassen sich mit der Versorgung von Produktionen, aber auch mit der Entsorgung. Das können jetzt Teilprodukte, Teilfertigwaren sein, aber auch richtige Rohstoffe im Sinne von Schüttgut, wenn ich zum Beispiel Erze oder Kohle oder solche Dinge in ein Stahlwerk hereinbringe, da würde man das auch als Logistik bezeichnen. Mhm. Und das Fertigprodukt hinten raus, das können dann halt entweder Stahlerzeugnisse sein, das kann aber auch können Druckerzeugnisse, Elektronik, das kann Pharmazie sein, was auch immer man sich da vorstellen kann. Ja, okay. Sollen wir vielleicht mal durch ein paar konkretere Teilgebiete durchgehen, die ich natürlich kreativerweise von der Webseite von Schenker bekommen habe. Muss man ja auch nicht verstecken. vielleicht gehen wir die vier Themen einfach mal durch. Das erste wäre Procurement und Manufacturing. Das ist irgendwie klar. Also das ist eben genau dieses Beschaffungslogistik-Thema, dass sie also quasi die Rohstoffe und oder Teile für eine Fertigungskette oder für eine Fertigungsstraße wahrscheinlich in Echtzeit anliefern. Ja, da gibt es eigentlich verschiedene Methoden. Es fängt damit an, dass ich einfach nur komplette Paletten oder halt Boxen, die ich von einem Vorlieferanten abhole, in die Produktion reinbringe oder in ein Anlieferungslager beim Kunden bringe, wohinter dann die Produktion sich befindet. Das geht aber mittlerweile so weit, dass man diese Rohwaren, Halbfertigprodukte, Zukaufteile dann auch in Anführungszeichen mundgerecht vorbereitet an Produktionslinien bringt. Also der Lastwagen fährt bildlich gesprochen bis an die konkrete Stelle im Band. Also bis dahin sind Sie verantwortlich. Ja, das geht so weit, auch wirklich, dass die Lastwagen bis ans Werk andocken. Ja. Da gab's Beispiele bei Automobilherstellern, die das so dargestellt haben, dass quasi aus dem LKW heraus dann direkt die Ware an die Produktionslinie gefahren wurde. Das rührt in der Regel daher, dass die Produktionswerke, ich nehme jetzt mal Automobilhersteller als Beispiel, in der Regel gewachsene Strukturen sind, zumindest in Mitteleuropa. Das heißt, die haben zum Teil sehr beengte Verhältnisse. Wenn sie nach München gehen, BMW in München sitzt halt mitten zwischen Wohnbezirken, die können sich kaum noch ausdehnen. Das heißt, wenn sie weiter wachsen wollen und mehr Autos produzieren wollen an diesem Standort, müssen sie versuchen, Teilaktivitäten auszulagern oder zu verkleinern. Und da ist ein beliebtes Mittel halt, die Logistik dort rauszunehmen und zu sagen, man spart sich halt das Rohwarenlager oder das Zukaufteilelager neben der Produktion und lagert das einfach woanders hin aus und lässt sich dann die Teile in kleineren Losgrößen, in kleineren Stückelungen ans Band liefern. Ja. Das ist so ein typischer Fall in diesen Bereichen, wo sie begrenzt sind in den Flächen an der zum Beispiel Fertigungslinie. Sie können dort in der Regel auch nicht alle Varianten vorhalten. Also wenn Ja. man sich vorstellt, dass sie dort an modernen Auto x Varianten von Spiegeln zum Beispiel brauchen. Wenn sie von jeder Spiegelvariante dort eine Palette hinstellen würden, dann wäre die ganze Produktion vollgestellt mit Spiegelpaletten. Sie haben aber vielleicht nur ungefähr 2 Meter am Band, wo sie diese Spiegel hinstellen können. Das heißt, das nennt man Sequenzieren. Also sie liefern die Spiegel quasi in der Sequenz, wie sie am Band verbaut werden, in dieses Werk rein. Da gibt es spezielle Gestelle, die sind durchnummeriert, genau in der Art, wie auch die Fahrzeuge dann an diesem Punkt vorbeifahren, wo die Spiegel verbaut werden. Und der Werker greift dann nur noch hinter sich und in dem Kasten, den er dann hat oder vor sich sieht, muss dann ein grüner Außenspiegel zum Beispiel mit einer Heizung liegen, damit er dann an das grüne Auto, was so bestellt ist, dass es eine Spiegelheizung hat, auch eingebaut werden kann. Und so kann man sich halt Produktionslogistik heute vorstellen. Dass da offensichtlich auch IT-mäßig einiges richtig funktionieren muss, ist klar, da reden wir später nochmal drüber. Ich wollte aber nochmal kurz einen anderen Punkt ansprechen. Man hört ja oft, dass kurze Lagerzeiten gut sind, weil natürlich Kapital nicht unnötig lange in der Gegend rumliegt. Jetzt, das, was Sie gerade geschildert haben, verkürzt ja nicht zwangsläufig die Lagerzeiten, sondern sagt ja nur, dass das Lager gegebenenfalls irgendwo anders ist und man eben dann den Raum am eigentlichen Herstellungswerk optimiert. Stimmt diese Beobachtung? Und wenn ja, wo kommt dieser Aspekt der kurzen Lagerzeiten dann rein? Die Lagerzeiten werden in der Regel nicht vom Logistiker bestimmt. Also unsere Kunden, denen die Ware gehört, die haben in der Regel ein Interesse daran, die Lagerzeiten möglichst gering zu halten, weil halt die Ware über die Bilanzen Genau. bei ihnen dann zu Buche schlägt. Das heißt, je kürzer die Lagerzeit ist, je geringer der Gesamtlagerbestand, desto schlanker ist ihre Bilanz letzten Endes. Die Sache lässt sich oder stellt letzten Endes einen Kompromiss dar, nämlich zwischen der notwendigen Lagerbestandshöhe, die ich eigentlich brauche, um Schwankungen auszugleichen. Das heißt, Schwankungen auf der Versorgungsseite wie auch auf der Produktionsseite. Und dieses sehr genau zu berechnen oder vorherzusagen, davon hängt eigentlich ab, ob ich immer genügend Ware am Lager habe und wie gering ich meinen Bestand dann dort planen kann. Da spielen eine ganze Reihe von Risiken mit rein, also Risiken in der Transportkette zum Beispiel. Wenn ich aus Asien Zukaufteile habe, die sechs Wochen alleine schon technisch unterwegs sind, bis sie am Werk sind. Wenn dort dann hier festgestellt wird, wenn ich den Container aufmache, dass keins der Teile im Container brauchbar ist, dann habe ich quasi sechs Wochen nach Lieferzeit alleine schon vom Transportweg her. Ja. Und das heißt, ich müsste, um sicherzugehen, dass die Produktion nicht abreißt, müsste ich einen Bestand von sechs Wochen bei mir liegen haben. Mhm. Und so rechnet sich das aus, wenn ich dann noch davor eine Produktion habe, wenn sowas dann nur in Chargen gefertigt wird, vielleicht nur einmal im Jahr dieses Material gebaut wird, mhm, oder gegossen, gespritzt oder irgendwie anders gefertigt wird, dann ergibt sich daraus ein gewisser Sicherheitsbestand, der dann ein Kompromiss darstellt zwischen dieser bilanziellen Betrachtung, also möglichst geringen Lagerbestand zu haben, und der Sicherheit, die ich brauche, damit mir die Produktion nicht permanent steht, weil mir Teile fehlen. Genau, und da muss man dann im Endeffekt halt letztendlich irgendwelche Software-Optimierungsalgorithmen drüber laufen lassen, die einem quasi sagen, was ist der beste Kompromiss zwischen dem Risiko des Produktionsausfalls, mit welcher Wahrscheinlichkeit passiert es, wie zuverlässig, wie stabil ist quasi die Qualität, die wir bekommen, wie ausfallsicher ist die Lieferkette und so weiter, und rechnet dann wahrscheinlich irgendwas aus. Genau, da gibt es relativ simple Methoden, die einfach einen Mindestbestand festlegen im Lager, basierend auf einer Wiederbeschaffungszeit. Das ist so der Klassiker, ja. Das ist mehr oder weniger ein Dreisatz. Da können Sie aber auch beliebig komplex drangehen. Da gibt es Programme, die das noch stärker optimieren, die halt auch den Verbrauch in der Vergangenheit stärker mit mit in Anrechnung nehmen, insbesondere Saisonalitäten, wenn Sie dort Ware haben, die Saisonverlauf da noch hat, oder Produktionen, die einen Saisonverlauf haben, da können Sie dann noch genauer werden und noch näher eigentlich an diese Schwelle rangehen, wo es dann riskant wird. Ja. Ein Begriff, der mir in dem Zusammenhang auch einfällt, ist SCM, also Supply Chain Management. Ist das ein Synonym? Ist das das Gleiche? Ja, Supply Chain Management ist ähnlich wie Logistik auch ein relativ inflationär gebrauchter Begriff. Es behauptet jeder, dass er Supply Chain Management macht. Im Prinzip kann man also unter Supply Chain Management eigentlich verschiedene Sachen zusammenfassen. Zum einen würde man die langfristige Planung eines zum Beispiel Beschaffungs- oder auch Distributionsnetzwerkes als Supply Chain Management bezeichnen. Also generell überhaupt erstmal das Netzwerkdesign. Also wo muss ich eigentlich Lager hinsetzen? Wie gestalte ich Transportwege und Transport? Also Carrier, womit fahre ich die Ware oder bewege ich die Ware? Das ist zunächst mal unabhängig von einem konkreten Auftrag. Das heißt, ich plane zum Beispiel ein europäisches Verteilnetz. Das würde man als Supply Chain Management Design bezeichnen. Mhm. Supply Chain Management ist eigentlich alles, was irgendwie zwischen dem Ursprungsort der Ware und dem Endempfänger, also so eine Quelle-Senke-Beziehung, alles, was dazwischen passiert, sowohl von der Physik als auch von den Daten und von den Informationen, die dort auf den Weg gebracht werden. Das würde man als Supply Chain Management bezeichnen. Und nochmal für mich zur Abgrenzung, wie steht jetzt da die Kontraktlogistik? Ist das dann die Umsetzung davon, oder? Kontraktlogistik wäre, könnte man so sagen, die Umsetzung davon, also wir selbst. Der Bereich Kontraktlogistik bei Schenker trägt im Nachgang sogar die Bezeichnung dann / Supply Chain Management. Okay. Das heißt, wir heißen Kontraktlogistik / Supply Chain Management, was andeuten soll, dass halt das, was über die reine Kontraktlogistik hinausgeht, auch noch mit bei uns abgedeckt ist. Dazu gehören halt auch so Planungsthemen und Optimierungsthemen in der gesamten Beschaffungskette. Okay. Gehen wir mal zum nächsten Thema an der Stelle, Fulfillment Logistics. Das ist dann die Auslieferung zum Handel, kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Man kann auch weitergehen noch über den Handel hinaus. Es gibt ja eigentlich zwei Aspekte oder zwei Grundprinzipien oder Grundkunden, für die wir arbeiten. Das eine sind die Hersteller, Produzenten von Konsumgütern. Okay. Zum Beispiel von Lebensmitteln, aber auch Kleidung, Möbeln, was auch immer dort ansteht, und den Händlern. Die Aufgaben sind in beiden Bereichen, für beide Kundengruppen etwas unterschiedlich. Für die Hersteller von Konsumgütern geht es eher darum, aus den Herstellungsorten, die können halt auch sehr weit in der Welt verstreut sein, weil dort sehr viel mittlerweile, sei es bekannt, aus Asien Ja. kommt. Gerade was Konsumgüter angeht, auch Consumer Electronics kommen halt sehr stark aus dem Bereich, aber auch Kleidung bis hin zu Lebensmitteln. Diese Ware, wenn man es jetzt unter Supply Chain Management-Gesichtspunkten sieht, an den Quellen in Asien aufzunehmen, dort zum Beispiel zu containerisieren oder auch per Luftfracht oder auf einem anderen Wege, wenn man jetzt über Europa spricht, nach Europa zu bringen, hier zwischenzulagern und dann an den Handel auszuliefern, also in entsprechenden Portionen. Das wäre jetzt ein Bild für einen Konsumgüterhersteller. Wenn es jetzt in den Handelsbereich geht, dann sind wir da schwerpunktmäßig für zum Beispiel auch Internethändler tätig. Da ist die Aufgabenstellung eine etwas andere. Da bekommen wir die Ware an unsere Läger, und das sind meist Läger, die wir betreiben, halt im Kontraktlogistikbereich, bekommen wir die Ware an unsere Läger angeliefert, vereinnahmen sie dort und kommissionieren sie dann für diese Händler entweder auf ihre Filialen hin, also wenn es zum Beispiel ein Filialnetz im Textilbereich ist, oder auch für Endempfänger, wenn es Internet- oder E-Commerce-Abwicklungen sind. Das geht dann bis zu kleinsten Mengen, wo wirklich einzelne Stück verpackt werden, die dann über die Post an Privatadressen gehen. Das heißt, den eigentlichen Transport würde in diesem Fall dann nicht mehr Schenker übernehmen, sondern halt, wie Sie gerade gesagt haben, die Post. Aber die Verpackung und die Versendung von einer Palette von vielen gleichen, das würde quasi durch Sie gegebenenfalls unternommen. Ja, da liegt halt nicht unerhebliche Wertschöpfung drin, wenn Sie zum Beispiel in diesem Lager die neuesten DVDs irgendeines Hollywood-Filmes haben, dann bestellt da normalerweise jeder nur eine einzelne DVD von. Sie haben jetzt aber auf Paletten Tausende von Stück. Das heißt, es ist eine Wertschöpfung da drin, diese DVDs zu vereinzeln, in entsprechende Verpackungen zu bringen, einen Adressaufkleber, eine Rechnung beizufügen, eventuell noch irgendwelche Promotion-Artikel und dann an die Endempfänger zu verschicken. Das mit der Post ist teilweise richtig. Schenker hat, das ist relativ unbekannt, in den nordischen Ländern sogar einen eigenen Paketdienst traditionell. Das heißt, in Schweden und Finnland können Sie auch über Schenker Päckchen versenden. Und in Deutschland haben wir mittlerweile eine Kooperation in dem Paketbereich, sodass wir auch das mit anbieten können, was da ganz wichtig ist. Okay. Was Sie gerade so im Nebensatz erwähnt haben, was aber wahrscheinlich auch eine Qualifikation ist, die irgendjemand haben muss, ist der effiziente Betrieb von großen Lagern. Das ist ja auch keine Trivialität. Genau, das ist eigentlich der Schwerpunkt unserer Arbeit. Also das, was wir in der Kontraktlogistik machen, ist in der Regel das, was zwischen zwei Transporten passiert, wenn man es so flapsig sagt. Das heißt, bei uns kommt etwas an und es geht etwas wieder raus aus einem großen Gebäude, was man als Logistikzentrum oder Lager bezeichnen könnte. Und da drinnen passieren halt zum Teil sehr einfache Dinge, zum Teil aber auch ganz spannende Aktivitäten. Im einfachsten Fall ist es so, dass man eine Komplettpalette, so wie sie auf dem LKW steht, in das Lager vereinnahmt, dort zwischenlagert und als Gesamtpalette wieder auf den Weg schickt zu einem Endempfänger. Das ist noch der einfachste Weg. Was aber dazwischen passieren kann, ist, dass sie diese Palette aufbrechen, in Einzelteile zerlegen, diese Einzelteile dann wieder mit anderen zusammenbringen, zum Beispiel auch zu Verkaufsdisplays, also wenn Sie jetzt wieder im Konsumgüter- und Retail-Bereich sind, zusammenstellen, also das, was Sie zu Weihnachten und Ostern als Aufsteller in Ihrem Supermarkt finden, sowas wird auch von uns gemacht, dass Sie da nicht nur ein Osterei, sondern hat verschiedene Arten von Eiern, Schokolade und ähnliche Dinge in einem solchen Displayaufbau sehen. Das wird von Kontraktlogistikern oder Verpackungsdienstleistern auch vorbereitet. Das ist eine der Wertschöpfungen, die wir in unseren Logistikzentren erbringen. Okay. Ist auch nochmal ein spannendes Thema an sich, so ein Lager, so ein Großraum-Hochregallager mal anzugucken und da mal zu gucken, was da IT und technisch abgeht. Der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, war Service und Aftermarket. Sie haben vorhin schon von Rückführung geredet. Das gehört da wahrscheinlich dann auch dazu, oder? Ja, das gehört auch dazu. Also Service und Aftermarket ist der gesamte Bereich Ersatzteile. Den gibt es jetzt in verschiedenen Ausprägungen, klassisch im Automobilbereich zum Beispiel. Da sind wir und andere schon lange tätig, insbesondere im für deutsche Automobilhersteller zum Beispiel im Ausland. Wir betreiben Netzwerke in Asien. Das heißt, die deutschen Autohersteller liefern ihre Teile in ein Lager, Zentrallager in Asien zum Beispiel, in unserem Fall jetzt in Singapur. Und von dort werden die Autoersatzteile über ganz Asien verteilt, bis zu den Werkstätten letzten Endes, wo die Autos dann zu reparieren sind. Das beinhaltet auch, das widerspricht jetzt halt zum Beispiel dieser Frage oder diesem Bestreben nach möglichst geringen Lagerbeständen. Dort brauchen sie halt auch Lagerbestände, die dann den Wagen auch noch nach 5 Jahren und wenn es nach den Kunden ging, auch noch nach 30 Jahren mit Wasserpumpen und Kolben versorgen. Da haben sie also zum Teil dann sehr lang liegende Teile, was eigentlich diesem Bestreben nach geringen Bestandsreichweiten widerspricht, aber da ist es einfach so, dass irgendwann ein Fahrzeug nicht mehr produziert wird und dann trotzdem noch eine gewisse Menge dieser Ersatzteile vorgehalten werden muss, die dann zum Teil sich nicht nachproduzieren lässt oder sehr aufwendig nachproduzieren lässt. Also wenn es zum Beispiel um Kotflügel geht, da ist das Werkzeug dann irgendwann mal weg. Oder beziehungsweise sie müssen dann gucken, wo sie noch dieses Werkzeug wieder reaktivieren, in eine Presse bringen, um dann dort nochmal eine Charge von Kotflügeln aufzulegen für einen alten Daimler oder ein anderes altes Fahrzeug. Das ist das, was die Liebhaber dann immer suchen, was dann irgendwann mal ausläuft, was sie vielleicht in einem unserer Läger noch finden. Aber da ist dann technisch halt auch irgendwann mal der letzte ausgeliefert und dann wird's eng. Ja. Da können sie aber auch alles finden. Wie gesagt, in diesen Lägern finden Sie alle Teile, die Sie brauchen, um ein Auto zu reparieren, bis hin zu kompletten Motoren, bis hin zu fast kompletten Chassis. Da ist auch ein sehr heterogenes Bild. Also da finden Sie von der kleinsten Unterlegscheibe bis zu großen Glasscheiben, ganzen Dächern, Hauben, Rohrleitungen, die Sie auch brauchen, so Bremsleitungen. Das sind ganz hässlich zu handhabende Dinge, weil die sehr lang sind und bei der kleinsten Bewegung, wenn sie Zierleisten haben, dann auch kaputt gehen. Das heißt, das muss man mit größter Sorgfalt dann anfassen, lagern und auch letzten Endes dann verpacken, damit die, ich sag mal, Zierleiste 3 Meter lang, aber nur 1,5 Zentimeter breit, verchromt, dann auch ohne Kratzer bei eben Kunden ankommen. Das ist eine Herausforderung. Mhm. Ohne konkrete Kunden zu nennen, aber kann man sagen, dass die großen Hersteller da alle so den gleichen Ansatz haben, was so die Mengen angeht und das Einbinden von Dienstleistern wie Schenker? Oder unterscheidet sich das sehr stark zwischen den verschiedenen Herstellern? Ich würde jetzt mal sagen, die europäischen kann ich so ein bisschen beurteilen. Die Ansätze dort sind eigentlich klar, was den Aufbau und auch die Bestückung und auch die Distribution angeht. Das sind im Prinzip ähnliche Grundvorgaben. Es ist da so, dass je nach Hauspolitik dann mehr oder weniger Dienstleister dort eingeschaltet werden. Manche machen Dinge selbst, manche gehen sehr weit, was die Dienstleister angeht. Da finden Sie also gerade bei neueren Firmen, insbesondere so aus dem Internetbereich und aus dem E-Commerce-Bereich, mit Anbieter oder Firmen, die sehr wenig selber machen, also die sehr viel sich dann beschränken auf ihre sogenannten Kernkompetenzen, also das Produkt zu entwickeln, entsprechendes Marketing und Werbung dafür zu betreiben. Ja. Aber das Produkt selber kaum noch herstellen. Also da gibt es Firmen, die in die gesamte Konsumelektronik herstellen, also auch Handys, sodass die sogenannten Hersteller oder Produzenten eigentlich fast nichts mehr selber produzieren. Und das Gleiche gilt auch, so sind wir eigentlich hingekommen, über das Retourenmanagement bis hin zu halt Ersatzteilen. Also wenn Ihnen Ihr Telefon hinfällt, Ihr Smartphone, dann kann es bei uns landen. Und wir würden es, das heißt, die würden sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen, der würde ihnen einen Rücksenderauftrag oder einen Reparaturauftrag, eine Nummer im Prinzip geben. Vielleicht schickt er ihnen auch noch eine Box, in die sie das Smartphone legen können. Und dann geben sie das in einen Paketdienst oder der Post oder wer auch immer da dann Partner dieses Herstellers ist. Und solche Dinge kommen dann zum Beispiel auch zu uns. Wir öffnen diese Boxen, befunden dann den Inhalt, also schauen uns dieses Smartphone an oder was auch immer dort kommt. Es kann auch ein Rechner sein oder ein Bildschirm. Schauen nach, ob wir den Fehler selber finden können, ob wir den Fehler auch selber reparieren können. Das passiert auch. Und sorgen dann dafür, dass dieses Telefon wieder zu Ihnen zurückkommt. Im Idealfall ist es Ihr eigenes Telefon mit den Daten drauf, die Sie auch hoffentlich dann wieder zurückbekommen. Aber auch da gibt es abhängig von den zum Beispiel Wartungsverträgen oder den Garantiebedingungen verschiedene Wege und auch verschiedene Arten, wie mit diesen Reparaturen und Garantiefällen umgegangen wird. Also das geht von, Sie bekommen definitiv Ihr eigenes Telefon zurück, auch sehr schnell, weil die Hersteller daran interessiert sind, dass weniger die Hersteller als vielmehr die Mobilfunkbetreiber daran interessiert sind, dass sie möglichst schnell wieder telefonieren können, weil nur dann machen sie Umsatz. Das heißt, die Mobilfunkunternehmen haben in der Regel ein sehr hoch entwickeltes Reparaturnetz oder ein sehr, sehr hohe Reparaturansprüche, weil sie halt, solange das Telefon irgendwo defekt ist, keinen Umsatz mit ihnen machen. Und da gibt es dann, wie gesagt, in Abhängigkeit von den Reparaturbedingungen gibt es den Fall, dass Sie das eigene Telefon zurückbekommen. Wenn es außerhalb der Garantie ist, können Sie gucken, ob Sie dann ein Austauschgerät bekommen. Da sind dann nicht mehr Ihre Daten drauf. Sie können ein Neugerät bekommen, was dann halt auch nicht mit Ihren Daten bestückt ist. Und alle Spielarten, die dann da noch, die man sich dazwischen vorstellen kann. Das wäre so ein Fall für Retourenlogistik beziehungsweise auch Reparaturlogistik. Das heißt aber, dass Sie jetzt gerade an dem Beispiel Telefon zu bleiben, dass Sie dann auch speziell für diese Kunden dann auch selber Leute einlernen und neue Qualifikationen aufbauen, weil Sie ja erstmal mit Telefonen per se nichts zu tun haben. Das heißt, es sind dann schon wirklich sehr, sehr, sehr an den Kunde angepasste Leistungen und nicht nur eine, sagen wir mal, generische Logistikdienstleistung, um halt einmal X und einmal Y-Teile zu transportieren, sondern sie sind ja im Prinzip Teil dessen, was ein Laie als der Hersteller sieht. Ja, das kann man so sagen. Wir stellen in der Regel nicht das komplette Produkt her, aber im Reparaturbereich sind wir in der Lage, dann halt nach Anweisung des Kunden, also wir entwickeln diese Reparaturprozesse in der Regel nicht selber, ja, sondern klar. Das kommt vom Kunden, aber unter Anleitung die Menschen bei uns so auszubilden, dass sie zum Beispiel ein Smartphone-Display wechseln können oder eine Batterie wechseln können. Also die häufigsten und ökonomisch sinnvoll zu reparierenden, in Europa sinnvoll zu reparierenden Dinge, dass wir das hier in unseren Standort machen können. Das sind dann in der Regel speziell eingerichtete Logistikzentren, die dann auch größere Bereiche genau für diese Kunden zur Verfügung stellen, wo dann solche Reparaturlinien aufgebaut werden und entsprechend geschultes Personal tätig ist, was dann natürlich eine ganz andere Qualifikation hat als ein normaler Staplerfahrer oder Konditionierer. Ja. Aber mal blöde Frage, warum machen die Hersteller das? Also bezahlt werden muss es, entweder mache ich es selber, oder ich bezahle sie. Das Know-how muss ich auch aufbauen. Ich muss, wie Sie gerade gesagt haben, gegebenenfalls spezifische Logistikzentren einrichten. Ich kann ja nicht irgendwo in der Ecke von einem Hochregallager iPhones reparieren oder was auch immer für Telefon, das geht ja nicht. Ist das einfach ein generisches Outsourcing in dem Sinn, dass der Hersteller einfach sagt, das ist nicht meine Kernkompetenz, ich will mich damit nicht rumärgern, ich suche einen Dienstleister, der mir dabei hilft? Oder sind Sie da in irgendeiner Art und Weise effizient? Und ich frage mich halt, warum? Weil Sie mit Telefonen ja bis vor diesem Kunde auch nichts zu tun hatten. Also wie funktioniert da das Wirtschaftliche? Ja, der Hintergrund ist nicht immer der gleiche. Also der eine ist sicherlich, dass solche Firmen sagen, sie wollen sich um diese in Anführungszeichen Randgebiete Und dazu zählt zum Beispiel auch die Produktion. Also es gibt halt diese Flextronics, wie sie alle heißen, Hersteller von, die halt für Dritte Elektronik produzieren. Ja. Und das sind fast alle Großen, die dort produzieren lassen. Das heißt, selbst die Produktion gehört nicht mehr zum Kerngeschäft dieser Unternehmen, und damit gehört die Reparatur und Ersatzteilhaltung schon gar nicht zum Kerngeschäft. So dass sie sagen, sie konzentrieren sich dann in ihren Aktivitäten auf das, wo sie glauben, dass sie richtig gut sind. Das andere ist, dass sie mit einem Kontraktlogistiker, auch wenn sie einen Vertrag mit ihm haben, immer noch flexibler sind, als wenn sie diese Organisation selber aufbauen, insbesondere in weit entfernten Ländern, wo sie selbst vielleicht keine eigene Organisation haben. Das ist ein guter Punkt, ja. Und wir sind, genau wie andere Wettbewerber halt auch, in sehr vielen Ländern weltweit vertreten, in der Regel da, wo auch Wirtschaft stattfindet, wo auch Absatzmärkte sind oder auch Produktionsmärkte. Und wir haben zum Beispiel Strukturen dort, das heißt, wir wissen, wie man dort Personal einstellt, qualifiziert, Personal auch hält, wie man die entsprechenden Lizenzen bekommt, solche Dinge zu machen. Und wenn solche Hersteller neue Märkte erschließen wollen, dann bedienen sie sich sehr gerne der Kontraktlogistik, weil sie halt keine eigene größere Organisation dort aufbauen können oder aufbauen wollen, Entschuldigung. Ja. Und deutlich flexibler sind, wenn sich zum Beispiel auch ihre Beschaffungs- und Distributionsgebiete ändern. Es ist zum Beispiel so, wenn man jetzt mal eine andere Industrie sich anschaut, dass mittlerweile die Textilindustrie von China nach Bangladesch wandert. Und wenn Sie es in der Automobilindustrie zum Beispiel in Europa sehen, dann ist im Kern Europa eigentlich kein Wachstum im Automobilbereich, was die Produktionszahlen angeht, mehr zu erwarten, weil halt mit der Öffnung der nach Osten hin sehr viele Produktionsstandorte zunächst in Tschechien, Polen und dann auch Richtung Russland weiter entstanden sind. Und ich damit dann in einem bestimmten Rhythmus auch meine Logistik dann entsprechend verlagern kann und der Produktion oder auch den Zielmärkten folgen kann. Mhm. Was für manche Hersteller attraktiv ist, was wir auch dann leider immer wieder unangenehm zu spüren bekommen, wenn wir keine Vertragsverlängerung bekommen, weil der Kunde seine Strategie geändert hat und zum Beispiel sein Zentrallager nach Osten verschiebt oder in ein anderes Gebiet verschiebt oder durch einen Merger zum Beispiel mit anderen Lägern zusammenlegt und einen neuen Standort sucht. Mhm. Ja, dieser Punkt natürlich, dass Sie die Details irgendwelcher Märkte und Länder schon kennen und nicht die als kleiner, innovativer Hersteller von irgendwas nicht das Know-how nicht aufbauen muss, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und in der Regel sind die Verträge bei uns auch zumindest in Teilen volumenabhängig. Das heißt, wenn der Kunde weniger Material zu transportieren oder zu lagern hat, dann zahlt er bei uns auch weniger. Das heißt, er hat, wenn er es alleine macht, ausschließlich Fixkosten hätte, was zum Beispiel Gebäude und Ausstattung angeht, können wir insbesondere da, wo wir das Logistikzentrum mit mehreren Kunden gemeinsam betreiben oder für mehrere Kunden gemeinsam betreiben, können wir günstiger sein, weil wir zum Beispiel einen Ausgleich schaffen, wenn der eine Kunde eine große Menge hat, der andere gerade eine niedrigere Menge, dass wir dann die Flächen zum Beispiel wechselseitig nutzen oder auch das Personal wechselseitig nutzen, sodass wir dort im Idealfall Spitzen mit Tälern ausgleichen, was ein Kunde, wenn es alleine macht, auch nicht kann. Ja, klar. Ich meine, im Endeffekt sind es die üblichen Dinge, ne? Economies of Scale und Spezialisierung und damit einfach effizienter in diesem Spezialgebiet. Ja, und wenn man es sieht, wir betreiben auf der Welt mehr als 700 Lager. Das heißt, die meisten Herausforderungen, die sich in einem Lager ergeben, haben wir irgendwo schon mal gesehen und haben auch eine Lösung dafür gefunden. Bei unseren Kunden ist es so, dass sie meist dann ihr eigenes Geschäft kennen, aber dann vielleicht nicht alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, wie man gewisse Dinge verändern, verbessern kann. Und sie müssen halt dann, wenn sie zum Beispiel nur ein eigenes Distributionslager haben, müssen sie dafür ein Lean Management System irgendwo aufbauen. Sie müssen Continuous Improvement dort installieren. Das ist für ein einzelnes Lager schon aufwendig. Was wir machen, ist, wir entwickeln Systeme dafür, die wir dann über alle unsere Lager ausrollen, sodass sie dann davon profitieren, dass solche Systeme einmal konzipiert und eingeführt sind und mit entsprechenden Schulungen und mit einer entsprechenden Struktur versehen, dann über alle 700 Standorte ausgerollt werden. Ja. Und davon profitieren halt unsere Kunden. Stichwort Kunden. Wir haben schon über die Automobilindustrie geredet. Wir haben über die Consumer-Industrie, also Consumer-Elektronik-Industrie geredet und über die Textilindustrie. In welchen Domänen, in welchen Themengebieten sind Sie sonst noch unterwegs? Was gibt es da noch Nennenswertes, was vielleicht sich auch inhaltlich von den anderen ein bisschen unterscheidet? Es gibt noch den Bereich Pharma, Pharma-Healthcare. Da geht es darum, eigentlich ein sehr breites Feld abzudecken von Maschinen für die Gesundheitsindustrie. Das sind zum Beispiel große Computertomographen, die sie bewegen und transportieren müssen. Das ist eher so ein Projektgeschäft, wo sie dann auch fast unter Reinraumbedingungen solche Geräte von einem Hersteller quasi als einzelnen Transport, ein einzelnes Projekt dort in ein Krankenhaus zum Beispiel verbringen. Geht aber bis zu Verbrauchsmaterial, also Binden, Verbandsmaterial, Pflaster, alles das, was Krankenhäuser brauchen, was zum Teil dann auch mittlerweile outgesourced ist, dass Krankenhäuser ihre Zentrallager nicht mehr selber betreiben und die Stationen über Kontaktlogistiker versorgen lassen. Das ist ein Trend, den man da sehen kann, bis hin dann zu Pharma-Distribution, wo es wirklich um apothekenpflichtige Medikamente geht, wo sie dann eigene Apotheker im Lager brauchen, damit sie das überhaupt von den Lizenzen her und von den Genehmigungen her abwickeln können, wo sie sehr teure Medikamente und Medikamente stellen halt einen sehr hohen Wert pro, in Anführungszeichen, Volumen dar. Das heißt, wenn sie auf einer Palette ein hochwertiges Medikament haben, dann kommen da schon mal Hunderttausende auch zusammen auf einer einzelnen Palette. Genauso bei Speicherchips oder halt Elektronikbauteilen, wenn sie die Bauteile alleine haben. Ja. Das sind dann zum Teil schon sehr hohe Werte, mit denen sie da umgehen, die dann auch entsprechend gesichert sein müssen. Das heißt, da sind die Eingangskontrollen und Ausgangskontrollen schon anders, als wenn sie dort Reissäcke transportieren, sage ich mal. Okay. Healthcare ist ein Bereich, der letzte, der vielleicht noch zu erwähnen ist, ist der eigentlich breiteste bei uns. Das läuft unter der Überschrift Industrial. Das ist alles, was der Maschinenbau und die Industrie im Allgemeinen braucht. Dazu gehören zum Beispiel Windenergiehersteller, wo wir vom großen Getriebe, was 2-3 Meter im Durchmesser beinhaltet oder Ausdehnung hat, bis hin zu dann kleinsten Unterlegscheiben und Schräubchen, auch in der im Ersatzteilwesen tätig sind, aber auch in der Auslieferung. Da ist zum Beispiel eine Herausforderung, wenn Sie ich nehme jetzt mal ein Beispiel Mobilfunk, wenn Sie eine Mobilfunkanlage errichten, dann haben Sie einen Standort, einen neuen Standort zum Beispiel. Das gleiche gilt für eine Windkraftanlage, der irgendwo im Nirvana, sage ich mal, liegt. Ja. Das heißt, da haben Sie kaum eine Straßenverbindung, geschweige denn, dass Ihr Navigationssystem den Ort schon kennt. Da müssen Sie aber zu einem bestimmten Zeitpunkt alles Material hinbringen, damit der Techniker, der dann dorthin fährt, das auch aufbauen kann. Mit allem drum und dran, also die Maschine selbst, aber auch zum Teil dann Hilfsmittel, Werkzeuge, Spezialwerkzeuge, aber auch ganze Aufbaukits, die dann dahin zu bringen sind. Und das ist eine Herausforderung, die ist ganz spannend. Geht auch in den Bereich der Luftfahrt, was, glaube ich, Ihr Steckenpferd ist. Ja, genau. Jetzt freuen sich die Hörer einmal, dass es nicht um Fliegerei geht. Jetzt kommt das Thema schon wieder auf. Vielleicht auch nur ganz kurz am Rande. Das war nicht ernst gemeint. Also auch da gibt es dann ganz spannende Themen. In der Regel ist das dann auch ein Ersatzteilgeschäft. wo es darum geht, wenn ein Flieger ein Ersatzteil braucht, das möglichst schnell zu beschaffen. Wenn sie dann so eine Situation haben, dass der Flieger tatsächlich steht und ohne dieses Teil nicht fliegen kann, dann haben sie, kennen Sie, denke ich mal, auch diese Jo. Aircraft-on-Ground-Situation. Das heißt, da ist eigentlich jedes Mittel recht, das Ersatzteil zum Flieger zu bringen. Da gibt es spezielle Organisationen, sowas betreiben wir auch, sogenannte AOG-Desks, bei denen dies dann organisiert wird, weil sie müssen dann einerseits das Ersatzteil finden irgendwo in der Welt, wo es liegt, und sie müssen es dann möglichst schnell zum Ort bringen, wo es eingebaut wird. Und da ist, wie gesagt, alles erlaubt, was den Prozess beschleunigt, inklusive dann der einer zum Beispiel Personenbeförderung. Das heißt, da werden Leute auf Abruf stehende Studenten in Flugzeuge gesetzt, die einfach dann eine Tasche mitführen, wo das Ersatzteil drin ist, weil es so am schnellsten geht. Ja. Kann man sich alles vorstellen. Auch da ist Logistik dann auch stationäre Logistik beteiligt, also Lagerstandorte. Da gibt es dann auch Reparaturkits, wo dann bestimmte Spezialwerkzeuge und quasi Reparatursätze zusammengebaut, gewartet werden müssen. Die kommen dann auch wieder zurück, die müssen geprüft werden, ob sie noch vollständig sind, welches Teil tatsächlich verbaut wurde, und dann muss es wieder ergänzt werden, damit sie für den nächsten Einsatz dann wieder bereit sind. Das wäre auf der Ersatzteilseite. Und auf der Fertigungsseite, wenn Sie in die Flugzeugfertigung gehen, kann man sich auch da das Gleiche vorstellen wie bei den Automobilen, nur halt in einer deutlich geringeren Stückzahl. Auch da werden nicht Ersatzteile, sondern Produktionsteile um die halbe Welt geflogen, sowohl für Boeing als auch für Airbus, also die beiden großen. Irgendwo habe ich mal ein Sprichwort gehört, dass eigentlich jedes Teil, bevor es in den Flieger eingebaut wird, mindestens einmal geflogen ist. Auch da spielt Geld dann keine Rolle mehr, weil die Teile so individuell aufwendig und auch teuer sind, dass die Transportkosten der Luftfracht dann im Vergleich zum Bauteilpreis nicht mehr ins Gewicht schlagen und man da den vermeintlich sicheren Weg der Luftfracht geht. Ja. Ich hatte mir hier die Frage aufgeschrieben, inwiefern das ganze Thema nur für, ja, großvolumige Dinge Sinn macht. Aber Ihre Beispiele aus der Luftfahrt und dieses Einzelprojekt, wir transportieren ein CT vom Hersteller in irgendein Krankenhaus, das spricht ja eigentlich eher dagegen. Es klingt für mich fast eher wie so mehr oder weniger Spezialspeditionsgeschäft. Können Sie da ein bisschen was dazu sagen? Also Stichwort Volumen, Massenproduktion versus Einzelprojekte? Sie finden als Güter eigentlich sowohl das eine wie auch das andere. Das ist, Sie haben jetzt mittlerweile sogar noch das Thema in dem Bereich, insbesondere da, wo es um Einzelgüter geht, des 3D-Drucks, wo man halt wirklich eine Stückzahl 1 herstellen kann, Ja. auch dann vor Ort herstellen kann. Das ist so eine der Themen, um die sich die Branche im Moment Gedanken macht, was das für Auswirkungen für uns hätte. Also es ist so, dass Sie in der Kontraktlogistik wirklich von Massengut, wo Sie auf einem LKW nur ein Produkt mit einer Charge haben und dann 30 Paletten stehen haben, finden Sie alles bis hin zu, Sie haben einen falschen Zahn, der in einem kleinen Paket kommt und zu einem Zahnarzt zu bringen ist. Auch diese Dinge werden vorgefertigt. Man meint ja immer, die sind alle sehr speziell. Auch da gibt es vorgefertigte falsche Zähne, aus so einem Rohling wird dann nachher der Zahn gemacht, Ja. der vielleicht Ihnen oder mir eingesetzt wird. Auch das, also so von ganz groß bis ganz klein, können Sie eigentlich alles finden, von übergroß, Spezialtransport, alles, was mit dem Kran geht, was Sie dann auch gerne mal in der Zeitung oder in den Nachrichten sehen. Ganze Boote, wenn Sie Messen haben im Bereich der Messe, da finden Sie große Einzelteile, die auch immer wieder werbewirksam und medienwirksam transportiert werden, weil das einfach Aufmerksamkeit erregt. Die Kleinigkeiten sind dann eher unauffällig, aber deswegen nicht minder wertvoll zum Ja, Beispiel. kann man sagen, dass die immer größere Variantenbildung, also es heißt ja immer, der Daimler baut keine zwei gleichen Autos, weiß ich nicht, pro Tag oder pro Jahr oder pro Woche oder sonst irgendwas, dass diese zunehmende Variantenbildung eigentlich letztendlich für sie ein extrem guter Trend ist, weil eben jetzt viel mehr Planung und viel mehr Cleverness in die Logistik muss. Ansonsten fahre ich einfach 50.000 gleiche Kotflügel zum Daimler, weil ja lauter gleich an das Auto rankommen. Ja, dadurch sind ganz neue Betätigungsfelder entstanden. Also wenn Sie sich das Ford Model T vorstellen in schwarz, da gab es halt einen schwarzen Kotflügel. Ja. Da sind Sie heute einfach in einer unglaublichen Variantenvielfalt unterwegs. Was ich ganz zu Anfang schon dargestellt habe, Sie haben meist an diesen Produktionslinien nur wenige Meter Platz, um das Material dort abzustellen. Und da entstehen Wertschöpfungen, die es früher so nicht gab, also wo Sie wirklich nur den einen Kotflügel in einer Palette oder Gitterbox da angestellt haben, haben Sie mittlerweile dann eine Variantenzahl von vielleicht 10 oder 20. Da müssen Sie einfach andere Lösungen finden. Dadurch entstehen Modelle dieser sogenannten Sequenzierung, wo ich Teile in der Reihenfolge, wie sie am Band, also wie die Autos auf das Band aufgesetzt werden, dass ich die Teile in der Reihenfolge sequenziere und dann nur in deutlich kleineren Einheiten ans Band bringe. Das führt aber auf der anderen Seite auch dazu, dass die Sublieferanten zum Beispiel von Stoßfängern das gleiche Problem haben. Auch die können nicht alle Stoßfänger-Varianten, die beim Daimler verbaut werden, auf Lager legen bzw. schon vorproduzieren, sondern diese Variantenbildung findet gerade bei großvolumigen Teilen erst kurz vor der Produktion statt und zum Teil auch in Sequenz mit der Produktionslinie. Auch das kann ein zum Beispiel Stoßfängerhersteller selber machen, er kann es aber auch an uns geben. Und wir machen dort schon seit Jahren Geschäfte, die so aussehen, dass wir zum Beispiel Bodenbeläge für Autos stanzen. Sie haben, wenn Sie einen größeren Transporter zum Beispiel haben, der mit 2, 3 Reihen Sitzen bestückt sein kann, der spezielle Aufbauten innen hat, dann haben Sie einen Grundteppich, der dort in das Auto gelegt wird. Und je nachdem, wie viele Sitze dort reinkommen, brauchen Sie bestimmte Löcher an bestimmten Stellen. Und diese Dinge werden ganz kurz vorher, also eine Stunde oder zwei, bevor der Teppich tatsächlich eingebaut wird, in unseren Logistikzentren gefertigt, in dem Fall halt gestanzt, und dann auch in Sequenz, so wie die Autos gebaut werden, in das Werk geliefert, und dann wird der Teppich dort eingebaut und sie sparen halt ein x-faches an Varianten und an Lagerbestand. Damit sind wir wieder bei dem Thema. Ja, klar. Wir können halt genau einen Teil des Lagerbestandes auch dadurch reduzieren, dass sie eine späte Variantenbildung generieren. Das läuft unter dem Begriff Postponement. Mhm. Also sie verzögern quasi die Variantenbildung bis zum letztmöglichen Zeitpunkt. Ja. Das finden Sie jetzt im Autobereich, kann man sich das einfach vorstellen. Also da wird zum Beispiel der Stoßfänger, Sie bekommen einen Standardstoßfänger, der ist dann schon in der Farbe, wie Sie ihn brauchen, aber Sie entscheiden dann ganz zum Schluss erst, kommen da Nebelscheinwerfer rein, ein Abstandssystem, ein Temperaturfühler oder weitere Technik in irgendeiner Art und Weise, und damit erzeugen Sie aus einer Zahl von vielleicht 10 Grundfarbvarianten dann eine beliebige Zahl von Endvarianten, so wie sie am Auto gebraucht werden. Und der große Vorteil von diesem Ansatz ist, dass bis zu dem Zeitpunkt oder auch bis zu dem Ort, das geht ja dann meistens Hand in Hand, wo dann vollends die End-Customization vorgenommen wird, bis dahin ist tatsächlich ein Massentransport, wo ich eben viel weniger Aufwand in der Logistik habe. Es ist der Massentransport und es ist einfach die Zahl der Varianten, die dort... Genau, das meine ich da. Sie reduzieren halt auch den Lagerbestand, weil Sie nicht mehr von jeder Variante diesen Mindestbestand vorhalten müssen, sondern Sie können, da gibt es eine Regel zu, wenn Sie verschiedene Lagerbestände zusammenlegen können, dann reduziert sich das mit einer Wurzelfunktion. Mhm. Der Bestand, den Sie tatsächlich brauchen, um das gleiche Risiko einzugehen, in einen Nullbestand reinzulaufen. Ja. Und das... das macht sich halt bemerkbar, weil sie in der Zulieferung halt diese, ich sag mal, 10 Grundfarbvarianten liefern und auch nur die am Lager haben. Der Rest ist dann relativ kleinvolumig und sie haben halt auch nicht das Risiko, dass zum Beispiel ihre Produkte obsolet werden. Also wenn sie zum Beispiel eine technische Änderung haben, können sie alles das, was bis dahin nicht verbaut worden ist, eigentlich nicht mehr einbauen. Sie können es versuchen, irgendwie in den Ersatzteilbereich zu geben, aber ab einer bestimmten Produktionsnummer dürfen halt bestimmte Änderungsstände nicht mehr eingebaut werden. Und wenn Sie zu viele von diesen Änderungsständen vorher schon am Lager haben, das ist ein zweites Argument auch noch für geringe Lagerbestände, ja, dann können Sie die nur zurücknehmen, umarbeiten, versuchen, in den Drittmarkt reinzugeben, was aber dann oft auch nicht funktioniert. Oder mit großen Preisabschlägen verbunden ist und damit auch nicht mehr wirklich interessant, ne? Ja, genau. Und dieses Postponement habe ich vor kurzem jetzt auch nochmal gesehen in einem ganz anderen Bereich, im Bereich Drucker und Druckerpatronen, wo ein Kontraktlogistiker eine ganze Verpackungsstraße bestreitet, eine hochautomatisierte Verpackungsstraße, und dort zum Beispiel Druckerpatronen verpackt, die aus Rohlingen kommen und die dann mit entsprechenden Nationalisierungen, also entsprechenden Aufdrucken, Beilegern oder auch Promotion-Materialien versehen werden, Zugaben dann entsprechend gebündelt werden und dann erst in den Handel gehen, aber halt auch basierend auf den gleichen Grundmaterialien, sie dann auch wieder aus einer Grundpatrone in Schwarz unter Umständen 15 verkaufsfähige Produkte machen, weil diese Patrone geht einmal in ein Weihnachtsgiftset, aber auch in einen Dreierpack, in einen Einerpack, in ein Promotion-Set, wo sie noch 30% mehr draufkriegen oder nochmal Farbpapier, Druckerpapier dazulegen und sie machen dann halt auch sehr spät, auch dann abhängig von dem Markt, wie der Markt gerade läuft, können sie dann bestimmte Produkte auch noch kurzfristig nachproduzieren, weil die Ware halt auch schon in Europa ist zum Beispiel und nicht erst aus Asien dann beschafft werden muss. Ja. Ja. Was sind denn so generell die Ziele, die man verfolgt? Welche Faktoren will ich optimieren? Also ich glaube, was wir jetzt schon ausführlich besprochen haben, ist, dass ich die Lager Zeiten reduzieren will, weil alles, was gelagert wird, ist quasi rumliegendes Kapital, das in meine Bilanz eingeht? Also was man optimiert in der Logistik oder in solchen Logistikzentren, ist der Handling-Aufwand, weil das halt die Kosten für diese Logistik in die Höhe treibt. Mhm. Also einen möglichst einfachen Prozess da zu generieren. Was ich beschrieben habe, wenn Sie zum Beispiel nur komplette Paletten handeln, dann sollten Sie das mit möglichst wenigen Staplerbewegungen machen oder möglichst wenigen Automatikbewegungen. Ja. Da gibt es dann auch wieder die Frage, wie automatisiert kann ich solche Systeme anlegen? Sie finden dort vollautomatische Systeme, die fast menschenlos die Ware handhaben. Was allerdings eine sehr gute und gleichmäßige Ausstattung der Ware erforderlich macht. Ja. Das heißt, sie müssen Paletten in immer der gleichen Güte bekommen, sie müssen immer die gleiche Palettenhöhe zum Beispiel bekommen, wenn sie Ware annehmen, damit ihr Automatiksystem damit zurechtkommt. Sie können dann auch nicht plötzlich die äußere Verpackung ändern und Ähnliches. Deswegen finden Sie solche vollautomatischen Systeme relativ selten bei Kontraktlogistikern, mehr bei Herstellern oder Händlern, eigentlich bei Herstellern sehr gerne, weil die einen eigenen Einfluss auf ihre Produkte haben und selber bestimmen, wie die Verpackung aussieht, ja, und in welcher Palettengüte die Sachen ankommen. Bei den Kontraktlogistikern haben sie sehr oft Anlieferungen aus unterschiedlichen Quellen, die dann auch sehr unterschiedliche Qualitäten haben, was die Unterlage, also die Palette zum Beispiel angeht, und auch die Güte des Materials, was dann oben sich auf der Palette befindet. Da gibt es, wenn Sie sich das vorstellen, schon sehr große Schwankungen, was zum Beispiel eine Pappverpackung angeht. Also was für den Laien aussieht wie Wellpappe, hat halt verschiedene Güten, verschiedene Qualitäten und das können Sie sehr aufwendig gestalten. Dann haben Sie eine sehr hohe Maßhaltigkeit zum Beispiel, was die Verpackung angeht. Das können Sie aber auch relativ günstig gestalten. Dann halten solche Verpackungen dem Stapeldruck relativ schlecht, ja, stand und dann brechen die zusammen, bauchen aus, dann stimmen die äußeren Konturen nicht mehr und dann funktionieren ihre Automatiksysteme in der Regel zumindest nicht mehr richtig oder schleusen halt sehr viel aus und sie müssen dann nachrichten und dann haben sie wieder einen hohen Personaleinsatz, wo sie eigentlich gerade Personal sparen wollen. Ja. Okay, also die Optimierung des Handling- und Lagerprozesses als eines. Das ist eine eigene, ja, im Prinzip eine eigene, also eine Wissenschaft für sich, weil sie können, wenn sie sich Lager ansehen, haben sie eine sehr große Möglichkeit, diese zu gestalten. Also man spricht halt oder hört immer wieder diesen Begriff des chaotischen Lagers, ja, was in der Regel gar nicht chaotisch ist, sondern was nur besagt, dass die IT oder das Lagerverwaltungssystem genau weiß, wo die Ware liegt, aber sie haben halt nicht, wie sie es zu Hause haben, dass sie die Teller bei den Tellern und die Tassen bei den Tassen haben im Schrank, sondern sie können das Ganze halt irgendwo verteilen und sie finden aber trotzdem über das IT-System ihre Tassen und ihre Teller und ihre Löffel und ihre Gabeln wieder. Genau, und damit natürlich letztendlich die Wege potenziell optimierbar, weil ich nicht alles immer da hinfahren muss, wo es hingehört, sondern da, wo es halt Platz hat. Da, wo es Platz hat und da, wo es, sie würden auch Ware, die sie sehr häufig brauchen, in der Nähe des Eingangs und Ausgangs platzieren, ja, damit sie relativ kurze Wege haben. Und sogenannte Langschläfer oder Dinge, die sich sehr wenig bewegen, Langsamdreher, möglichst weit von diesen Eingangs- und Ausgangspunkten weglagern, weil dort die Wege dann einfach lang sind und diese Plätze halt von der Ökonomie her oder von der Performance nicht so gut zu nutzen sind als Plätze, die sehr nah in den oder sehr nah oder in der Nähe der Wareneingangs- und Ausgangszonen liegen. Ja. Was muss denn die Produktion anders machen? Also ich meine, Sie müssen ja dann im Prinzip direkt an die Produktionsplanungssysteme von Ihren Kunden irgendwie angeschlossen sein, damit Sie wissen, wann Sie welchen Kotflügel um wie viel Uhr an welches Werk vom Daimler, also ich nehme immer den Daimler, weil ich aus Stuttgart komme, ne? hinfahren müssen. Ja, wir sind an diese Systeme angeschlossen. Also wir bekommen zum Beispiel für diese Kotflügel- oder Spiegelsequenzierung bekommen wir alle 1,5 Minuten, ist jetzt mal in den Raum geworfen, einen Impuls, der besagt, wir haben jetzt ein Auto aufgesetzt, das einen grünen beheizten Spiegel braucht. Und dann nach nochmal 1,5 oder 2 Minuten kommt halt der nächste. Das ist in der Taktfrequenz wie der Produzent die Fahrzeuge aufs Montageband aufsetzt, bekommen wir einen Impuls in unsere Logistikzentren, welches Material jetzt genau gebraucht wird und in welcher Sequenz. Es gibt eine entsprechende IT-Kommunikation in dem Fall. Das heißt, wir bekommen diesen Impuls, bestätigen, dass wir den angenommen haben, bestätigen dann auch nach und nach, was wir gemacht haben, also dass wir die Dinge produziert haben, dass wir sie vom Status her jetzt in ein Sequenzgestell zum Beispiel verbracht haben, dass das Sequenzgestell auf dem Weg zur Produktion ist, sodass unser Kunde jeweils sehen kann, in welchem Status das Material ist. Wenn irgendwelche Dinge auftauchen, unerwartet zum Beispiel, dass Materialien ausgefallen sind oder dass irgendein Fehler aufgetreten ist, dass man nachverfolgen kann, wo die Teile sich gerade befinden. Das heißt, wenn Sie jetzt da so ein Signal bekommen, hier jetzt brauchen wir einen grünen Spiegel mit Außenheizung, dann warten Sie eine bestimmte Zeit, bis Sie quasi wieder einen Lastwagen voll haben, sage ich jetzt mal bildlich gesprochen. Das heißt, Sie brauchen dann eine bestimmte Vorlaufzeit und fahren den dann ans Werk. Also so eine Art Batching muss ja trotzdem noch stattfinden, auch wenn es quasi pro Stück passiert. Ja, das ist richtig. Es gibt Systeme, wo diese Vorproduktion sehr nah an der Endmontage ist. Zum Beispiel, wenn Sie mehrgeschossige Montagelinien haben, dann werden zum Teil Dinge im Untergeschoss gefertigt und dann über einen Heber ins Obergeschoss gebracht, wo dann das eigentliche Auto produziert wird. Da sind Sie sehr nah dran. Der Klassiker ist aber eigentlich, dass Sie einen Shuttle-Service, nennt sich das meistens, organisieren, der eigentlich nur pendelt, rundläuft zwischen dem Montagewerk und einem Logistikzentrum, wo Vollgut mit Materialien, sequenzierten Materialien zum Beispiel, ins Werk reingefahren werden und auf dem Rückwege Leergut auch mitgenommen wird. Leergut ist jetzt nicht unerheblich, weil es zum Teil dann auch nicht klappbar ist. Das heißt, Sie haben das gleiche Volumen, was Sie reinfahren, fahren Sie auch wieder raus an Leergut und befüllen das dann wieder. Das hängt, also die Zeit, die Sie haben, hängt davon ab, was Sie genau dort sequenzieren. Das, was als erstes in der Regel ins Auto muss, was sich auch nicht nachträglich einbauen lässt, ist der Kabelsatz. Das ist ein ganz kritisches Teil, weil das unterhalb von Teppich und unterhalb von allen anderen Sachen liegt und alles andere daran angeschlossen wird. Das heißt, dieser Kabelsatz ist ein ganz kritisches Teil, was zum Teil nur 1,5 Stunden Vorlauf hat. anderthalb, 2 Stunden Vorlauf. Das heißt, die müssen in der Zeit, also sobald dieser Impuls kommt, ist bei uns zum Beispiel dann, und diese Körpersitze lagern in einem automatischen Kleinteilelager mit Boxen, wird dieses Lager angesteuert. Es fährt diesen Kabelsatz aus dem Lager raus zu einem Entnahmepunkt. Von dort wird er dann nochmal geprüft, auch abgescannt und dann in eine Sequenzbox gelegt, die dann ans Band geht. Und diese Frequenzen müssen dann so gesteuert sein, dass man, wenn dieser Shuttle-LKW oder das Shuttle-Fahrzeug, das ist zum Teil auch ein innerbetrieblicher Transport mit kleineren Wagen dort, wenn der irgendwie schief geht, dass die dann nochmal eine Chance haben, den nachzuliefern. Deshalb sind diese Dinge meist so redundant ausgelegt, dass sie mit der Hälfte der Zeit quasi den Satz schon ans Band gebracht haben und dann gegebenenfalls noch eine Reserve irgendwo haben, entweder eine zeitliche Reserve oder eine räumliche, dass sie in der Nähe des Bandes dann nochmal wenige Stück an Reserve haben, die sie noch einschleusen können, wenn irgendwas auf dem Transport nicht funktioniert. Genau, weil ich meine, damit ist natürlich der Benefit der gesparten Kosten schnell wieder dahin, wenn dann alle x Stücke das Band angehalten werden muss für 10 Minuten, weil irgendwie der Lastwagen im Stau steht. Na, dann glaube ich, geht es ganz schnell, dass dann die wirtschaftliche Betrachtung nicht mehr funktioniert. Also es muss da dann schon immer ein robustes oder ausfallsicheres System geben, dass dann eben zum Beispiel ein Plan B vorhanden ist. Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt und dieser berühmte Bandstillstand, den versuchen wir mit aller Gewalt zu verhindern. Ja, klar. Das ist auch eine unangenehme Situation für alle Beteiligten ist, sowohl für unsere Kunden, die zum Teil dann die Teilehersteller sind, also gar nicht mal der sogenannte OEM, der Automobilproduzent, die dann auch in Erklärungsnot kommen, weil dann einfach Fahrzeuge nachgerüstet werden müssen und ein sehr großer Aufwand halt entsteht, wenn tatsächlich diese Fahrzeuge nicht gebaut werden. Da kommen ganz schnell, ähnlich wie bei einem AOG, beim Flugzeug, horrende Summen zusammen für jede Minute und jede Stunde, die so ein Band steht. Ja. Das ist also, da versuchen alle Beteiligten in der Kette, diesen Zustand zu vermeiden und einen Plan B in der Tasche zu haben, der entweder dann einen zeitlichen Austausch ermöglicht. Das heißt, ich kann das Teil noch irgendwie nachliefern, wenn ich feststelle, zum Beispiel, dass es am Band kaputt ist oder wenn ich es entnehmen will, dass es doch irgendwie falsch ist, dass ich es dann nochmal nachliefern kann. Diese Shuttle-LKWs, wenn sie über längere Distanzen fahren, haben in der Regel auch Ausweichrouten. Das passiert auch. Ich hatte gerade eben mal von BMW in München gesprochen. Da müssen wir zum Beispiel fast vom Flughafen aus in die Stadt reinfahren. Und wenn dort die Autobahn verstopft ist, gibt es halt entsprechende Notfallpläne, die LKWs dann über Nicht-Autobahnen trotzdem noch zum Werk fahren lassen. Und da gibt es eine entsprechende Überwachung dieser Routen, damit dort diese Fälle nicht auftauchen. Das ist jetzt auf der Transportseite. Das Gleiche gilt halt auch im Lager, wenn dort zum Beispiel diese Impulse nicht ankommen. Wenn die Schnittstelle zum Kunden aus irgendeinem Grunde gestört ist, dann läuft ihnen halt die Zeit irgendwann weg. Wenn da zum Beispiel diese Schnittstelle für eine halbe Stunde ausfällt und dann danach die Impulse gebündelt kommen, dann müssen sie zusehen, dass sie das abgearbeitet bekommen. Auch da gibt es dann zum Teil manuelle Dinge, wo dann wirklich per Telefon oder Fax diese Abrufe dann weitergeleitet werden, einfach weil man, wenn die Elektronik dann streikt, irgendwie handlungsfähig sein muss. Und das geht bis hin zu rein manuellen Abwicklungen, die einfach dann sicherstellen, dass die Ware physisch am Band ist, auch wenn IT-seitig eine ganze Reihe von Informationen fehlen. Es erzeugt natürlich einen horrenden Aufwand, das dann nachher wieder gerade zu ziehen, weil sie auch für die gesamten Bestände verantwortlich sind. Mhm. Das heißt, wir müssen da sehen, dass keine Bestandsdifferenzen auftreten. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil auch da unsere Kunden erwarten, dass wir selbst in einem sogenannten chaotischen Lager keine Ware verlieren oder entsprechend beschädigen. Mhm. Ich komme gleich nochmal auf dieses Thema Daten und so weiter zurück, aber einen Punkt wollte ich nochmal kurz ansprechen. Es wird ja oft im Zusammenhang mit dieser Art von Umgang mit Logistik, vom Lager auf der Landstraße geredet. Wenn ich mir das so anhöre, dann ist es ja aber eigentlich nicht so, dass dadurch zwangsläufig mehr Verkehr entsteht, weil die Lastwagen müssten ja auch sonst, um bei dem Beispiel zu bleiben, zum BMW in die Innenstadt fahren. Nur kommen sie jetzt halt quasi von einem Zwischenlager beim Flughafen und dort kommen die Sachen, weiß ich nicht, mit dem Flugzeug oder mit anderen Lastwagen an. Also mein Eindruck ist jetzt nicht, dass die Menge des Verkehrs oder die Menge dessen, was auf der Landstraße steht, zwangsläufig zunimmt. Es muss ja die gleiche Menge ans Werk. Das ist völlig richtig. Und Sie können davon ausgehen, dass in der gesamten Logistikkette ein jeder versucht, unnötige Transporte zu vermeiden, weil sie Geld kosten, und auch unnötiges Handling zu vermeiden, weil es auch Geld kostet. Ja. Also es ist ökonomisch, also da in dem Fall liegen die ökonomischen und auch die ökologischen Ziele relativ nah beieinander. Das heißt, sie versuchen zum Beispiel den ökologisch nicht ganz so interessanten Luftverkehr oder die Luftfracht, die halt relativ viel CO2 erzeugt, ja, zugunsten der Seefracht zu verschieben. Und alles das, was, weil die Luftfracht halt auch teuer ist. Also das geht meist einher, also der Umweltaspekt geht halt meist einher mit den Kosten. Und das haben also alle Beteiligten in der Kette ein höchstes Interesse daran, den Aufwand so gering wie möglich zu halten. Deswegen ist dieses das Lager auf der Landstraße, wie Sie schon sagen, also es ist nicht so, dass jemand LKWs anschafft, ein Lager abbaut und die Ware auf LKWs im Kreis fahren lässt. Was da manchmal suggeriert wird, das würde ökonomisch überhaupt keinen Sinn machen und auch logistisch gesehen überhaupt nichts bringen. Also der Begriff ist eigentlich eher so ein Schlagwort. Ja, ich weiß gar nicht, wann er aufgebracht wurde. Ich denke mal, es kam auf zu der Zeit, als man von Just in Time und Just in Sequence, ja, genau, begonnen hat zu sprechen. Just in Time meint eigentlich dieses Reduzieren von Lägern und ein häufigeres Fahren oder ein häufigeres Anliefern, was aber, wie Sie gerade eben schon gesagt haben, technisch gesehen eigentlich keine größere Menge nach sich zieht, weil es wird immer die gleiche Menge bleiben, die an die Produktion gefahren werden muss. Es ist nur so, dass die Frequenz manchmal erhöht wird, also wo dann ansonsten ein, zwei Anlieferungen pro Tag passierten, wird jetzt die Frequenz erhöht und dann vielleicht mit kleineren Fahrzeugen gefahren. Ja. Das kann sein. Wobei man da ja eigentlich auch dagegen arbeiten würde, weil da ja auch die Personalkosten des Fahrers relativ hoch sind und die habe ich natürlich bei kleinen Fahrzeugen proportional mehr. Ja. Also auch da ist der Incentive eigentlich nicht so groß. Ja, also auch da, es gilt eigentlich immer, man versucht, eine möglichst große Einheit zu füllen, ja, und man versucht, in möglichst großen Einheiten zu fahren und möglichst große Einheiten zu transportieren, was halt manchmal nicht zusammenpasst mit dem, was Kunden sich vorstellen, die gerne in möglichst kleinen Stückelungen, ja, versorgt werden wollen. Zum Beispiel, wenn wir nochmal auf das Thema Textil und Handel zurückkommen. Kleinere Textilgeschäfte oder Textilgeschäfte an sich haben immer weniger Läger oder eigenes Lager vor Ort. Das heißt, die werden nur noch nach Abverkauf dann auch mit Nachschub versorgt, der dann direkt in die Regale geräumt wird. Und im Hintergrund gar nicht mehr, wie es früher der Fall war, große Läger in dem Handelspunkt selbst vorhanden waren, sondern die Sachen werden jetzt direkt, also das Lager wird quasi mit zum Verkaufsraum gemacht, weil das nur den Umsatz bringt. Das Lager selbst ist halt totes Kapital an der, ja, Stelle. Das heißt, man hat das aufgelöst, hat das zu Verkaufsraum gemacht, hat dann aber jetzt das Problem, dass man in deutlich höherer Frequenz dann auch diese Geschäfte anliefern muss oder beliefern muss, damit sie volle Regale haben. Ja. Vielleicht noch ein Punkt zum Thema Kosten von Transport. Der ein oder andere Hörer erinnert sich vielleicht an die Episode zum Thema Container mit Martin Clausen vor, weiß ich nicht, 2 Jahren oder so. Der hat letzte Woche auf der JAX-Konferenz, Software-Konferenz, einen Vortrag gehalten über die Container-Geschichte und hat dann nochmal gesagt, was ein Container im Transport derzeit von Asien nach zum Beispiel Hamburg kostet. Also, ich weiß gerade nicht mehr, ob es der Container oder die Tonne war. Ich glaube, es war die Tonne oder war es ein 20-Fuß-Container? Anyway, es waren 271 Euro. Also, unglaublich billig. Ja, es kommt auch noch darauf an, in welche Richtung sie dann fahren. Genau, also, ja. Hierher. Sie müssen den Container halt auch zurückbringen an den Ursprungsort und es geht halt relativ wenig Ware von Hamburg. Deswegen war es vielleicht auch die Fracht von Hamburg nach Asien. Das könnte, ich bin jetzt kein Experte in dem Bereich, aber das könnte hinkommen. Also sie zahlen ein Mehrfaches aus einer sehr großen Quelle in eine Senke. Ehe dass die Containerräder die Boxen dann nachher leer wieder zurückschicken auf eigene Kosten, lassen sie sie für relativ kleines Geld befüllen. Und in der Regel sind diese Verkehre halt unpaarig, weil Asien sehr viel produziert, Europa sehr viel konsumiert und vergleichsweise wenig dann in der umgekehrten Richtung läuft. Und das ist, sie können diese Boxen halt nicht falten, das heißt, sie müssen die im Ganzen wieder so zurückbringen. Und das ist schon ein ziemlicher Kreislauf, der da in Bewegung ist weltweit. Ja, das war eine andere interessante Zahl. Die Hörer von damals wissen es schon, aber ich sag's nochmal kurz. So ein 40-Fuß-Container wiegt ungefähr 3 Tonnen und darf irgendwie, glaube ich, irgendwie 20 oder 30 Tonnen beladen werden. Lange Rede, kurzer Sinn, ungefähr 8-10% des Gewichts sind Overhead. Und daran sieht man eigentlich schon, wie hoch optimiert der ganze Containerverkehr ist, dass diese 8 oder 10% eigentlich nicht ins Gewicht fallen will. Die fahre ich ja immer nicht nur auf dem Herweg sozusagen als Overhead, sondern ich fahre sie auch wieder zurück. Also eigentlich muss man es dann fast verdoppeln, den Faktor. Das ist schon interessant. Ja, und es ist dann auch interessant, wenn Sie sehen, wie der Container dann genutzt wird. Sie haben halt zwei, je nachdem, was Sie in den Container transportieren, haben Sie zwei Begrenzungen. Sie haben entweder das Gewicht oder das Volumen. Ja. Und beim Gewicht, das ist ein Teil, vielleicht holen wir da, streifen wir das Thema ganz kurz. Sie können halt, das machen Spediteure halt ganz gerne, Sie können Ware mit verschiedenen Merkmalen kombinieren. Also Sie können sehr leichte mit sehr schwerer Ware im Container kombinieren. Mhm. Weil halt oberhalb der schweren Ware relativ viel Luft ist. Das heißt, die können relativ viel leichte Ware oberhalb von schwerer Ware, wenn sie gemischte Container transportieren, können sie die quasi noch oben auffüllen mit sehr leichter Ware und können dann, weil der Gesamtcontainerpreis ändert sich halt nicht, der ist fest. Das heißt, wenn Sie da nur Schweres drin transportieren und nur Leichtes, dann haben Sie zwei Container, einen, der vom Gewicht her nicht ausgelastet ist und einen, der vom Volumen her nicht ausgelastet ist. Ja. Wenn Sie das geschickt kombinieren von der Ware her, dann kommen Sie im Gesamtpreis günstiger raus. Und das ist halt ein Modell, was bei den Teilladungen in Containern und auch in anderen Bereichen gefahren wird. Also in Containern insbesondere. In der Luftfahrt ist weniger interessant, weil sie da noch Kilozahlen. Was natürlich auch wieder ein Logistikdienstleister besser machen kann, weil ja typischerweise ein Hersteller halt eine Art von Produkt herstellt und das ist halt entweder schwer oder volumig und nicht beides. Ne? Und da kann der Dienstleister besser mischen. Ja, und wenn Sie da das richtige Kundenportfolio haben und dann halt die Styroporplatten oberhalb der Maschinenteile in den Container bringen, kommen Sie da auf ganz interessante Modelle. Mhm. Ja, das ist echt interessant. Ja. Reden wir mal ein bisschen über die Daten in dieser ganzen Geschichte. Wir haben ja schon mehrmals erwähnt, dass ohne IT, surprise, surprise, gar nichts mehr geht. Ich denke, der erste Punkt haben wir vorhin schon angesprochen, dass die IT-Systeme von Kunde oder Empfänger und vom Dienstleister irgendwie verbunden sein müssen, um ihre Impulse zu bekommen. Aber daneben muss ja auch das Datenmodell, die Materialnummern und irgendwelche anderen Beschreibungsformalismen standardisiert sein. Das heißt, ich kann mir vorstellen, wenn Sie dann so einen neuen Kunde kriegen, einen nicht ganz kleinen, dann ist es erstmal ein ganz ordentliches Datenintegrationsprojekt, bevor das Ganze losgehen kann. Das ist richtig. Also es gibt zum einen die Datenintegration. Es gibt zum anderen aber auch die Prozessintegration. Das geht beides einher. In der Regel ist halt jedes Kontraktlogistikprojekt oder jedes Kundenprojekt, was wir machen, verbunden mit auch einer IT-Einführung oder zumindest einer IT-Anpassung, weil halt genau diese Schnittstellen zum Kunden darzustellen sind. Das sind in aller Regel, wenn man mal kurz durchgeht, Schnittstellen, über die Bestände zum Beispiel ausgetauscht werden und Masterdaten, also genau diese Stammdaten, ja. Über welche Artikel reden wir, was haben die für logistische Daten, aber auch kaufmännische Daten, was haben die für Gewicht, Größe und so weiter. Diese Dinge müssen einmal in unsere Systeme überspielt werden, initial. Dazu muss man sich halt auf die Formate einigen und die sind leider nicht wirklich vereinheitlicht. Die sind inhaltlich relativ logisch, auch überall gleich. Aber je nachdem, wie der Kunde dann seine Systeme aufgebaut hat, hat er schon eine sehr eigene Vorstellung davon, welche Felder er denn jetzt wie belegen will und wie benennt. Es gibt da zwar Richtlinien zu, zum Beispiel im Automobilbereich gibt es eine VDA-Richtlinie, die genau diese Schnittstellen eigentlich regelt, zwischen den Herstellern und ihren, also den Automobilherstellern und ihren Zulieferern. Und es ist aber leider in der Praxis so, dass die einzelnen Hersteller die Felder etwas anders interpretieren. Das heißt, sie können diese Schnittstellen leider nicht so übernehmen und einfach eins zu eins von einem Kundenprojekt ins nächste übernehmen. Die Grundstrukturen bleiben zwar ähnlich, aber sie müssen im Detail immer wieder mit ihren Kunden ins Gespräch gehen und diese Abstimmungsrunden drehen, was Dateninhalte und insbesondere die Interpretation dann angeht, weil halt die Systeme schon sehr eng miteinander verbunden sind. Die Kunden geben zum Beispiel, also wenn man sich einen Fulfillment-Prozess ansieht, dann startet er in der Regel damit, dass der Kunde uns eine Sendung, einen Auftrag, den er angenommen hat, von seinem Kunden übergibt. Wir stellen diesen Auftrag dann, also bestätigen ihm als erstes, dass wir den Auftrag erhalten haben, verarbeiten diesen Auftrag bei uns dann zu einem Kommissionierauftrag, der dann dazu führt, dass in einem manuellen Lager zum Beispiel Personen ins Lager gehen und diesen Auftrag zusammenstellen. Dann verpacken mit entsprechendem Material, zusammen entweder sichern oder entsprechend verpacken, Dokumente dazulegen, zum Beispiel Rechnungen erzeugen. Dann wird dem Kunden gegenüber bestätigt, dass wir den Auftrag verpackungsmäßig bearbeitet haben, dass die Sachen versandt sind. Wir passen dann dementsprechend den Lagerbestand an, also nehmen diese Teile, die wir dort für den Auftrag zusammengestellt haben, aus dem verfügbaren Bestand, der sich dann entsprechend reduziert, und bestätigen dem Kunden dann auch über diese Schnittstelle, dass wir die Ware versandt haben, mit entsprechenden Versanddaten, also über welchen Versandweg sie gegangen sind, und geben vielleicht noch eine Tracking-Nummer mit, über die man dann diese Sendung nachverfolgen kann. Also sprich, es geht auch darum, dass der Kunde dann Transparenz in den Teil des Prozesses hat, der bei euch abläuft, dass da Transparenz vorherrscht. Ja, das ist eigentlich immer gegeben und auch immer gefordert. Ohne das lässt sich es eigentlich nicht darstellen. Der Kunde braucht zum einen eine Transparenz, also eine sehr eigentlich in Realtime eine Transparenz über die Lagerbestände, weil er sie wieder seinen Kundenaufträgen zuordnen möchte. Das heißt, der Kunde bekommt zum Beispiel eine Anfrage für einen Teil 4711. Davon sind die Lagerbestände nicht sonderlich hoch. Jetzt ist die Frage, kann er diesen Auftrag seinen Kunden gegenüber bestätigen? Das heißt, er muss in unsere Bestände hereinsehen können, haben wir dieses Teil 4711 noch oder ist das gerade schon in einem anderen Auftrag verarbeitet worden? Das heißt, wir müssen in Echtzeit in der Lage sein, die verfügbaren Bestände dem Kunden zu melden oder sichtbar zu machen. Und dann, wenn er das Teil einem Kunden verspricht, das dann auch entsprechend bei uns möglichst schnell zu reservieren, damit es nicht in einen anderen Auftrag reingeht. Ja. Und da gibt es halt Fälle, wo sich dann Dinge überschneiden, wo Sachen schon da sind. Und da fängt es dann an, auch komplizierter zu werden, wenn es dann darum geht, dass zum Beispiel ein Auftrag mit geringerer Priorität dieses Teil schon zugewiesen bekommen hat. Und dann kommt dann ein Eilauftrag, also zum Beispiel so ein Aircraft on Ground, wo ich dann dieses Teil eigentlich brauche. Und dann die Systeme noch so beeinflussen zu können, dass man den einen Auftrag stoppt, den quasi als nicht erfüllt zurückmeldet, dafür das Teil einem anderen Auftrag zuordnet und den dann noch zeitgemäß versenden kann. Das ist dann schon die höhere Kunst der Bearbeitung solcher Sachen im Lager und auch durch entsprechende Systeme, weil von Hand ist das relativ einfach, kann man sich das vorstellen, jemand geht da hin und nimmt dem einen das Teil aus der Hand und das klebt einfach einen anderen Adressaufkleber drauf. Ja. Das können Sie aber IT-seitig nicht so einfach machen, das erzeugt dann ein wenig Schiefstand in den Systemen. Ja. Das wollen Sie nicht. Wer entscheidet denn, welche Softwarepakete da zum Einsatz kommen? Das ist üblicherweise der Kunde und Sie müssen sich halt irgendwie dann daran andocken oder haben Sie gewisse standardisierte Schnittstellen, gegen die sich der Kunde dann anpasst? Oder hängt es von der Wichtigkeit des Kunden ab? Ja, wir würden es natürlich am liebsten sehen, dass der Kunde sich an unsere Systeme andockt und wir die Standards da vorgeben. Das ist aber bei den meisten Kunden nicht durchzusetzen. Es sind kleinere, die dann auch selbst nicht so festgelegt sind. Bei den Großen ist es in aller Regel so, dass die ihre Schnittstellen vorgeben und wir dann unsere Systeme entsprechend anpassen. Das heißt, wir haben fast in jedem Projekt einen nicht unerheblichen IT-Aufwand, neben den physischen Aufwendungen, zum Beispiel das Lager einzurichten, was jetzt Fachhöhen angeht und überhaupt die Layout-Gestaltung des Lagers. Daneben nimmt halt die IT, das IT-Design, Prozessdesign, Schnittstellen, auch Dokumente nimmt einen nicht unerheblichen Raum ein in dem Aufsetzen eines solchen Projektes. Aber das heißt schon, dass Sie quasi innerhalb Ihrer Organisation feste Systeme haben, was weiß ich, SAP wie jeder und irgendwelche Lagerverwaltungssysteme und dann die Anbindung an den Kunde vor allem eben eine Anbindung ist und sie führen das nicht bei sich irgendein anderes ERP-System ein, nur damit sie mit dem Kunde können, sondern es ist wirklich eine Schnittstellenproblematik. Das würde über eine Schnittstelle funktionieren. Also wir haben auch das berühmte SAP, was Sie gerade eben genannt haben, bei uns, ja jeder. Das Lagersystem, also wir betreiben damit Lager. Ja. Insbesondere im Autobereich ist es so, dass Kunden auch SAP-Systeme haben und das auch ganz gerne sehen, wenn Dienstleister dann ebenfalls SAP-Systeme haben, weil das auch gerade in diesem produktionsnahen Bereich zusammenpasst und auch da Produktionsteile oder produktionsnahe Aktivitäten stattfinden. Das heißt, die haben dann auch Stücklistenauflösungen und Ähnliches, was in diesen ERP-Systemen funktioniert. Wir binden unsere Systeme dann an die Kunden, meist sind es ERP-Systeme auf der Kundenseite, also zum Beispiel auch ein SAP oder ein vergleichbares System, binden die Systeme an über Schnittstellen. Da gibt es verschiedene Techniken, über die man das machen kann. Im Endeffekt geht es aber darum, zumeist eine Zahl von 2 Handvoll Schnittstellen oder Nachrichten eigentlich auszutauschen. Ja, genau. Ja. Wie gerade eben schon gesagt, es geht um Bestände, also die Übergabe von Beständen, die Meldung von Beständen, Meldung auch von Bestandsdifferenzen, Stammdaten und dann auf der prozessualen Seite Auftragsübermittlung, Auftragsbestätigung, eventuell Korrekturbuchungen, ja. Wareneingangsbestätigungen, Wareneingangsavise ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir bekommen in der Regel auch elektronisch angemeldet, was wir an Ware erwarten dürfen. Im Wareneingang, also welche LKWs mit welcher Ware demnächst bei uns auf dem Hof stehen, damit wir auch entsprechend bei uns die Planung machen können, zum Beispiel für das Personal, für die Entladung, ja. Und dann das entsprechend darstellen können. Ja. Bis hin dann zu Warenausgangsmeldungen, also dass die Ware tatsächlich verpackt und versandt ist, beziehungsweise wenn wir auch noch die Transporte machen, dann auch noch das, was man als Proof of Delivery bezeichnet, also die Eingangsmeldung oder die Meldung, dass die Ware beim Kunden angekommen ist. Ja. Welche Tracking-Technologien kommen denn da zum Einsatz, um die einzelnen Waren, Items, Stücke zu verfolgen? Meinen Sie jetzt im Lager oder außerhalb des Lagers? Sowohl als auch. Fangen wir im Lager an. Eine der großen Revolutionen im Lager war sicherlich der Barcode. Ja. es gibt nicht so viele Revolutionen im Lager, aber der hat halt dazu geführt, dass ich die Tippfehler und Aufschreibefehler mittlerweile vernachlässigen kann. Barcode wird in der Regel sauber gelesen. Das heißt, wenn Sie den angescannt haben, können Sie gut dokumentieren, dass Sie die Ware auch tatsächlich in der Hand gehabt haben, beziehungsweise vor dem richtigen Fach gestanden haben. Das heißt, dann über Barcodes lassen sich die meisten Artikel im Lager identifizieren, inklusive der Verpackungseinheiten. Das heißt, Sie haben zum Beispiel das gleiche Material, also eine Schraube oder ein Dichtring oder ein Elektronikteil, können Sie als Einzelstück haben. Sie können auch genau das gleiche Stück in einer Dreierverpackung, im Dutzend oder in einer Hunderterverpackung haben. Diese Dinge haben dann, wenn es richtig gemacht ist, einen unterschiedlichen Barcode. Ja. Das heißt, Sie können dann identifizieren, was Sie auch tatsächlich entnehmen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt im Lager, dass Sie die richtige Greifeinheit haben, außerdem der kommissioniert auch sagen können, was er genau zu entnehmen hat, damit er an die richtige Stelle greift. Darüber wird in der Regel identifiziert oder nicht, eigentlich nicht mal identifiziert, sondern bestätigt, dass Sie das Richtige genommen haben. Beziehungsweise wenn Sie irgendetwas finden, können Sie darüber anscannen, feststellen, was habe ich da vor mir. Und das ist insbesondere im Wareneingang, wenn Sie Ware aus dem Container oder aus dem LKW nehmen, schießen Sie halt den Barcode an und bekommen dann, wenn die Ware richtig avisiert ist, sofort einen entsprechenden Transportauftrag, wo Sie das hinzulagern haben, beziehungsweise was an Aktivitäten noch zum Beispiel mit einer gemischten Palette dann zu passieren hat. Das ist im Lager. Auch da gibt es mittlerweile RFID-Techniken. Da wird im Moment würde ich sagen, noch experimentiert im Lager, weil diese Dinge noch nicht so funktionieren, dass sie sich hundertprozentig darauf verlassen können. Es gibt da so ein Thema Pulklesung, das heißt, sie fahren eine Palette mit RFID-bezeichneten Dingen durch ein Tor und die Hersteller, soweit ich das zumindest weiß, können ihnen heute noch nicht 100% garantieren, dass auch alles, was auf der Palette ist, tatsächlich gelesen wird. Ah, okay. Ja. Was sie haben dann unter Umständen, wenn da nur 99% Leserate ist, dann fehlt ihnen nachher ein Teil. Ja. Und da verlässt man sich heute noch nicht drauf. Ich habe zumindest noch kein Lager gesehen, was tatsächlich im Wareneingang, im Warenausgang über RFID kontrolliert wird. Bisher waren das Testaufbauten, die ich gesehen habe, weil halt diese hundertprozentige Lesung nicht garantiert ist und damit Bestandsdifferenzen eigentlich vorprogrammiert sind und das will keiner, das Risiko will keiner übernehmen. Ja, ich meine, aber wenn das denn dann mal klappt, ist das ja schon wieder, glaube ich, die nächste Revolution, weil wenn ich mir vorstelle, ein Barcode, da muss ich natürlich jeden einzelnen Barcode, der jetzt mein Lager verlässt, auch scannen. Das heißt, ich muss den quasi sehen. Das heißt, die müssen auf einem Förderband da durchgehen. Ich kann den nicht auf einer Palette eng packen, außer ich habe dann wieder einen Barcode für die gesamte Palette. Und wenn das mit RFID-Chips irgendwann mal vernünftig funktioniert, wie Sie gerade sagen, dann kann ich im Prinzip sozusagen ein Eimer voll Zeug einfach durch so ein Scan-Gate tragen und ich kriege einfach mit, was da drin ist. Ja, das wird, denke ich mal, die nächste, also richtige Revolution, weil wenn Sie sehen, wie viel Aufwand heute betrieben wird für Eingangs- und Ausgangskontrollen und wie trotzdem noch irgendwie falsch erfasst wird, beziehungsweise dann doch noch zu Bestandsfehlern führt. Sie haben halt, das muss man einfach so sehen, Sie haben kein Lager, was eine hundertprozentige Bestandsgenauigkeit hat. Sie haben immer irgendetwas, da arbeiten Menschen, die greifen halt mal zwei statt drei. Sie haben irgendwo einen Fehler dann doch im System. Und wenn Sie da dazu kommen, dass Sie hundertprozentig sagen können, dass alles, was durch dieses Tor rein und rausgekommen ist, irgendwie erfasst wird, dann haben Sie schon oder hätten Sie eine ganze Menge gewonnen, aber soweit ich weiß, ich habe noch kein System gesehen, wo es wirklich 100% funktioniert, weil das würde auch nochmal, wir hatten gerade eben darüber gesprochen, die Effizienz extrem erhöhen, weil Sie halt sehr viele Scan-Prozesse sparen würden und wie Sie es gerade eben selbst gesagt haben, wenn Sie eine Palette mit Smartphones zum Beispiel haben und Sie müssen jeden einzelnen Barcode für die Seriennummer dort scannen. Und die Hersteller sind meist daran interessiert, sehr genau zu wissen, was dort rein und raus geht an Seriennummern, weil sie die nachverfolgen. Dann müssen sie die komplett auseinandernehmen und müssen zusehen, dass sie jeden Barcode auch lesbar kriegen. Das heißt, das ist ein erheblicher Aufwand, der da betrieben wird, um das alles transparent zu machen. Aber das heißt ja eigentlich, dass das so laufen muss, dass wenn so eine Palette zusammengestellt wird, dass dann quasi gescannt wird das einzelne Stück beim Palettieren und dann wird die Palette quasi mit dem neuen Barcode versehen, der die Palette als Gesamtes identifiziert und dann außerhalb des Lagers wird nur noch dieser Barcode geträgt und der wird auch nur beim Verlassen des Lagers quasi geträgt. Und die einzelnen Stücke, die auf der Palette sind, sind quasi hinter diesem Palettenbarcode dann als Details versteckt. Muss ja so sein eigentlich. Ja, also so ist es, wenn Sie sicherstellen können, dass die Palette als Ganzes zusammenbleibt. Das wird dann in der Regel als Ladeeinheit bezeichnet und Sie erzeugen dann eine Ladeeinheit, Barcode oder eine Identifizierung, hinter der dann quasi in den Daten sich alle Informationen befinden, die sich auf dieser Ladeeinheit der Ladeeinheit befinden. Sie können auch so mehrstufige Verpackungsstufen darstellen. Das heißt, Sie haben eine Ladeeinheit, die wird dann wiederum in eine Sendung verpackt. Das heißt, Sie haben dann eine Sendung, die aus 20 Paletten besteht. Und dann ist nachher nur noch die Sendung quasi der Container oder der Mantel, unter dem dann alles zusammengefasst wird. Ich meine, das ist ja sowieso inhärent hierarchisch, wenn man das weiter betrachtet, sobald dann mal wirklich ein richtiger Schiffscontainer auf dem Schiff ist, dann ist natürlich der Container die kleinste Einheit. Und wenn man das noch weiter treibt und man lässt irgendwo ein Jumbo fliegen, dann ist natürlich irgendwann mal aus Sicht der Luftverkehrskontrolle das Flugzeug die kleinste Einheit. Also diese Hierarchien hat man ja eigentlich irgendwo immer. Das ist richtig. Allerdings kann Ihnen die Luftverkehrsgesellschaft oder auch der Reeder nicht unbedingt sagen, was exakt in diesem Container drin ist. Nee, aber der Punkt ist, dass es ihn ja auch nicht interessieren muss, weil das dann erst wieder denjenigen interessiert, der den Container in Empfang nimmt. Und im Prinzip gilt es ja auch für diese Palette, der Sie dann so eine Transporteinheitsbarcode geben, weil bis der dann am Ziel ankommt, ist es ja quasi eine Blackbox. So ist es. Es ist nur so, dass irgendjemand für den Kunden diese Transparenz herstellen muss. Und das sind oft auch wir, weil die Transporteure zwar technisch gesehen eine Ladeliste haben, auf der steht, was hinten auf dem LKW steht, aber sie können meistens, zumindest nicht elektronisch, danach verfolgen, weil sie es auch nicht alles abtippen, weil sie es nicht brauchen. Ja. Sie können nicht genau sagen, auf welcher Palette jetzt welches Material steht. Und es gibt so Spezialfälle, das läuft unter dem Stichwort Split und Merge in Transit. Das heißt, sie haben eine Sendung und jetzt möchte irgendjemand diese Sendung aufsplitten. Aus irgendeinem Grunde braucht er genau einen Teil besonders schnell. Das heißt, das wird dann rausgenommen. Sie müssen eine Palette dann von 20 zum Beispiel identifizieren, diese Palette rausnehmen an einem Umschlagpunkt, dort entweder die ganze Palette oder Teile davon auf einem schnelleren Wege transportieren. Dazu müssen Sie aber wissen, welche dieser 20 Paletten halt dieses Teil enthält. Und das die Information hat meistens nicht der Transporteur, sondern die hat nur der diese Paletten zusammengestellt hat. Ja. Und das läuft auch über Schnittstellen und über entsprechende Transparenz und über Tracking- und Tracing-Systeme, wo man so etwas dann nachlesen kann, beziehungsweise sich das entsprechend nachverfolgen lässt. Das wird insbesondere dann interessant, wenn es um Rückrufe geht oder Ähnliches. Mhm. Das ist, wenn Sie im Lebensmittelbereich zum Beispiel unterwegs sind, müssen Sie sehr genau nachhalten können oder nachhalten, welche Ware oder welche Chargennummer sich in welchem Behältnis befindet. Ja. Kann man sagen, dass das Kleinste im Lager manuell oder dass die Größe der im Lager getrackten Gegenstände dadurch nach unten beschränkt ist, wo man noch einen Barcode draufdrucken kann? Also kleinere Einheiten als Dinge, die einen Barcode haben können, werden im Lager nicht getrackt. Das kann man so leider nicht sagen. Okay. Was heißt leider? Das kann man so nicht sagen. Also das ist im Lager können Sie sehr kleine Dinge tracken und nachhalten, auch Einzelstück. Ich sprach gerade eben davon, es gibt Läger für falsche Zähne. Es gibt Läger, da haben Sie kleinste Schrauben, die sehen Sie kaum. Die können Sie trotzdem handhaben. Es gibt dann halt entsprechende Hilfsmittel. Also entweder der Klassiker ist, Sie haben einfach eine Plastiktüte, in die Sie diese einzelne Schraube legen und dann auf den Plastikbeutel den Barcode geben, oder Sie haben eine größere Schachtel oder eine größere Tüte oder ein anderes Behältnis, in dem sich dann mehrere dieser Einzelteile befinden und der Barcode ist dann außen auf dem Behältnis. Okay, dann wird quasi nicht mehr die Instanz getrackt, sondern nur noch der Typ. Ja, generell kann man sagen, funktioniert ein Lager eigentlich wie ein Supermarkt. Und jeder, der im Supermarkt eine Einkaufsliste abarbeiten kann, kann auch in einem Lager arbeiten. Auch in einem Supermarkt haben Sie halt nicht auf jedem einzelnen Artikel einen Barcode. Sie haben, wenn Sie lose Tomaten haben, dann steht halt vorne bei den Tomaten, was es ist und Ja. wie teuer die sind. Und Sie entnehmen dann ein Stück, was Sie nur noch als Tomate identifizieren oder was Sie dann nur noch als Tomate erkennen, wenn Sie wissen, wie eine Tomate aussieht. Bei 5 verschiedenen Apfelsorten müssen Sie dann schon sehr genau aufpassen, dass Sie die Äpfel dann nicht verwechseln, wenn Sie nachher noch wissen wollen, was Sie gekauft haben. Wobei es ja zumindest in der Luftfahrt oft tatsächlich der Fall ist, dass jedes einzelne Stück eine einzelne Seriennummer, eine einzelne Trackingnummer hat, eine einzelne Chargennummer, damit man halt nachher irgendwie, wenn eine Charge kaputt war oder halt die Qualität nicht gepasst hat, nachvollziehen kann, wo das Zeug eingebaut ist. Also da wird ja dann tatsächlich auch bis auf Stück runter und nicht nur bis auf Tomate versus Apfel getrackt. Ja, das ist so. Und bei der Luftfracht, soweit ich weiß, brauchen Sie sogar noch dann das entsprechende Zertifikat für das Teil. Also Sie Ja, brauchen genau. ein Papierdokument, Form One. was das nachhält. Ansonsten ist das Teil quasi nichts wert. Also ohne, Genau. wenn Sie das Papier nicht dazu bringen können, dann können Sie das Teil auch gleich wegschmeißen. Ja. Ja, dieses, das ist eigentlich eine ganz, ganz interessante und immer wieder, wieder spannende Aufgabe herauszufinden, was für Ihren Kunden eigentlich das kleinste Teil im Lager ist. Also, wodurch sich dann so ein Teil unterscheidet. Und das ist wie, wie Sie es in der Luftfahrt schon beschrieben haben, es kann sein, dass jedes einzelne Teil quasi eine Charge für sich selber darstellt. Das heißt, Sie haben keine zwei identischen Teile, auch wenn die so aussehen. Keine zwei identischen Teile im Lager. In den meisten Lagern ist es aber so, oder bei den meisten Produkten ist, dass sie schon mehr als einen Teil haben, wo es dann nachher nicht mehr darauf ankommt, welches von beiden sie nehmen, oder welches von 100 oder welches von 1000 oder 10.000 sie nehmen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn sie so ein Lager auslegen, oder auch die Prozesse da gestalten, ganz genau zu wissen, was, ab wann unterscheiden sich Teile nicht mehr. Weil sie damit die Zahl ihrer Lagerfächer zum Beispiel festlegen, also wie viele Chargen müssen sie eigentlich trennen. Und da gibt es ganz spannende Dinge, wenn sie da nicht versiert sind, dann können sie da manchmal aufs Glatteis geführt werden und ihre Lager auch falsch auslegen, dimensionieren. Ich kenne einen Fall oder so eine Anekdote, war halt irgendwie so, dass wir ein Textillager mal eingerichtet haben oder ein Kollege. Und dann ging es darum, ja, wie viele Artikel, man spricht dann in der Regel von Artikeln, wie viele Artikel müssen denn da rein? Ja, und dann hieß es irgendwie 100 oder 1000. Dann stellte sich aber raus, dass jeder Artikel dann nochmal in, weil es halt T-Shirts sind, in verschiedenen Farben und Größen vorhanden war. Das heißt, sie machen aus 1000 Fächern, die sie da geplant haben, dann plötzlich mal 10 Größen und mal 5 Farben. Dann sind sie bei plötzlich eine ganz andere Zahl von Lager- und Kommissionierfächern und hat auch einen ganz anderen Aufwand, weil was man auch nicht ganz bedacht hatte, war, dass diese Dinge noch gemischt in Kartons im Wareneingang kommen. Das heißt, sie fangen dann an mit einer Tätigkeit, die sie so eigentlich gar nicht geplant haben, weil sie haben einen Karton mit einem Artikel, nämlich genau mit diesem T-Shirt. Da drin sind dann aber alle Größen und alle Farben. Das heißt, sie fangen entweder beim Kommissionieren oder beim Einlagern an, diese Artikel auseinanderzusuchen, damit sie nachher dann das T-Shirt in Größe 36 in Rot auch einzeln auf einem Stapel haben und nicht in einem großen Haufen dann suchen müssen, dass sie die passende Größe und Farbe dann finden. Ja, naja, interessant. Identität. Ja, das ist, da sind schon manche Projekte daran gescheitert, dass man da von falschen Voraussetzungen ausgegangen ist, weil manchmal gibt es halt ganz spannende Dinge, auf die man gar nicht kommt. Also zwei Teile, wann sind zwei Teile austauschbar? Und das kann zum Beispiel auch das Ursprungsland sein. Also dass sie bestimmte, also ein Teil, eine Schraube oder eine Dichtung aus einem bestimmten Land nicht in ein bestimmtes anderes Land versenden dürfen, weil es irgendwelche Einfuhrbeschränkungen gibt. Und sie haben halt eine Wenn Sie eine Zwei-Quellen-Strategie haben, also Sie beziehen diese Dichtung von zwei Herstellern aus zwei verschiedenen Ländern, dann sind die zwar technisch gesehen identisch, aber Sie haben halt ein anderes Ursprungsland. Vielleicht ist es sogar der gleiche Hersteller. Und da gibt's Feinheiten und Dinge, auf die man im ersten Moment dann gar nicht kommt. Das Leben dann nachher unter Umständen sehr schwer machen können. Was sind die Tracking-Technologien außerhalb des Lagers? Da haben wir, glaube ich, vorhin aufgehört. Auch da gibt es den klassischen Barcode, der halt an bestimmten Punkten erfasst wird. Also entweder als Merkmal für die Ladeeinheit, also eine ganze Palette zum Beispiel. Ja. Das heißt, an bestimmten Umschlagpunkten, wenn Sie eine Palette, gehen wir mal von einer Palette aus, in einem Transportnetzwerk tracken, dann würde, wenn so eine Palette in einem Terminal, Umschlagsterminal eingeht, würde sie beim Eingang gescannt und sie würde beim Ausgang gescannt. Das heißt, Sie könnten nachher sagen, ist sie im Terminal angekommen und hat sie das Terminal verlassen? Wenn nicht, muss sie im Terminal sein. Die Terminals selbst werden, also wenn Sie ein Transportumschlagterminal haben, werden in der Regel dann nicht oder innen drin nur als ein großes Lager verwaltet. Das heißt, Sie wissen dann nicht mehr genau, wo die Palette steht oder sie wird dann halt direkt an ein Ausgangstor gefahren, wo es hin muss. Aber Sie haben keinen einzelnen Stellplatz mehr für diese Palette in einem solchen Terminal. Mhm. Das heißt, Sie haben in der Regel dann abends die Situation, dass das Terminal idealerweise leer ist. Und wenn Sie da noch eine Palette finden, dann ist es genau die, die Sie suchen. Das wäre das Klassische. Es gibt aber mittlerweile da auch Dinge, die bei uns unter dem Begriff Smartbox laufen. Da legen Sie im Prinzip eine Mobiltelefoneinheit in einen Container oder bauen die an einen Container dran, mhm, und können damit über GPS jeweils erkennen, wo dieser Container ist oder wo die Ladeeinheit ist. Wenn Sie Container sagen, meinen Sie jetzt wirklich Schiffscontainer oder einfach Container im Sinne von Verpackung? Ich meine schon Schiffscontainer. Okay. Das Gleiche gilt aber auch für zum Beispiel Wechselaufbauten oder ganze LKWs. Okay. Mhm. Sie haben heute allein aus Diebstahlgründen schon sehr häufig die Situation, dass mit jedem Fahrzeug auch irgendwie eine Tracking-Einheit mitfährt oder irgendwo in einem LKW oder in einem Container eine solche Einheit verbaut wird, dass wenn der LKW gestohlen wird oder anderweitig abhanden kommt, man den dann identifizieren und nachverfolgen kann, mhm, wiederfinden kann, solange das Ding nicht außer Kraft gesetzt wird. Ja. Und das Gleiche können Sie bei hochwertigen Gütern in einem Seefrachtcontainer zum Beispiel auch machen. Das sind dann Boxen, die sind an der Außenseite angebracht. Damit können Sie neben dem Standort auch Dinge wie Temperatur, Erschütterung, Türöffnung erkennen, was bei manchen hochwertigen Gütern dann schon auch den Mehraufwand rechtfertigt. Mhm. Weil es ist halt dann nicht umsonst zu bekommen, weil Sie müssen halt diese Einheiten und auch die entsprechenden Mobilfunkgebühren, sage ich jetzt mal, auch noch mit einrechnen. Aber Sie haben da eine Möglichkeit, diese Einheit, wie groß oder wie klein die auch immer ist, lückenlos nachzuverfolgen. Mhm. Naja gut, und gerade was so Erschütterungen oder Temperaturen angeht, kann es ja für die Qualität des transportierten Produkts durchaus entscheidend sein. Ja, also da gibt es, es gibt sowohl mechanische Lösungen dafür. Das sehen Sie manchmal auf Paletten, wo Sie Kippsensoren haben. Das sind einfach kleine Flüssigkeitsdinge, sehen aus wie Wasserwagen, die zeigen Ihnen an, ob die Palette jemals gekippt wurde. Mhm. Und wenn sie über, ich sag mal, 45 Grad geneigt wurde, dann lösen die Dinge aus und verfärben sich, mhm, und zeigen damit dauerhaft an, Sie können das auch nicht wieder rückgängig machen, dass die Palette irgendwann in ihrer Bewegung mal zu stark gekippt wurde. Was interessant ist für Dinge, die halt kein Kippen vertragen. Genauso das Gleiche gilt für Erschütterungen. Da können Sie auch entsprechende Sensoren zum Teil rein mechanischer Art in so eine Palette kleben. Und das Ganze gibt es halt auch in der elektronischen Form, wo Sie dann quasi in Echtzeit wahrscheinlich noch eine SMS bekommen, dass Ihre Palette gerade umgefallen ist. Ja, na gut, das Zeug wird ja auch immer billiger. Ich meine, ja. Ja. Okay. Wo wir gerade schon bei außerhalb des Lagers sind, welcher Verkehrsmix? Also wir haben sehr viel über Lastwagen geredet, also der LKW spielt, glaube ich, immer noch eine sehr, sehr zentrale Rolle. Kann man sagen, dass der LKW die zentrale Rolle spielt für die meisten Kontraktlogistik-Themen? Ja, ich würde sagen schon. Der LKW ist halt zumindest auf den Vor- und Nachläufen. Die großen Entfernungen werden halt per Seefrachtcontainer gefahren. Aber alles darüber hinaus wird halt gerne über den LKW gemacht, weil er halt am flexibelsten ist. Außerdem halt seine Netzwerkkosten über die Maut nur zum Teil wahrscheinlich trägt. Da gibt es Diskussionen auch mit den Eisenbahnen, was dort gerecht, was ungerecht ist. Da kann man lange streiten. Man muss halt einfach das nehmen, was im Moment gerade die entsprechende Gesetzgebung dazu ist. Und der LKW zahlt halt über die Maut einen Teil zumindest der Wegekosten. Er ist aber am flexibelsten, weil er halt nicht in unbegrenzter Zahl, aber halt auch sehr, sehr reichhaltig vorhanden ist. Und bis in die kleinsten Verästelungen halt auch transportieren kann. Also da, wo zum Beispiel die Bahn immer mehr Empfangsstellen und Anbindestellen eher abbaut, weil halt die Frequenz so niedrig ist und die Infrastrukturkosten, um zum Beispiel eine Weiche zu betreiben oder zu erneuern, meist den Umsatz, den diese Strecke macht, dann über Jahre hin übersteigt, sodass man sehr genau überlegt, wie weit man jetzt auch Eisenbahnstrecken tatsächlich aufrechterhält, wenn sie denn renovierungsbedürftig sind oder sanierungsbedürftig sind. Die Instandhaltung ist da nicht ganz so günstig, als wenn ich irgendeine sowieso vorhandene öffentliche Straße nehme und darüber andiene. Ja. Also der LKW spielt schon eine große Rolle, sowohl bei der An- und Auslieferung von Seefrachtcontainern, aber auch in allen anderen, insbesondere halt Verteilsituationen, wobei dann halt nicht der große Zug zum Tragen kommt, sondern halt kleinere LKWs bis hin zu diesen berühmten weißen Transportern, die man auf den Autobahnen sieht. Ja, genau. Von denen immer ganz gern Abstand hält. Ja, also die mittlerweile auch durchaus Geschwindigkeiten von PKWs erreichen. Ja, und gibt es dabei, also nachdem Schenker ja eine Tochter der Bahn ist, gibt es da keine, ich sage es mal, auf der einen Seite so Nahelegung, hey, verwende doch mal hier Züge, beziehungsweise ihr kriegt jetzt Zugang irgendwie billiger. Gibt es da keine so Deals? Die gibt es nicht, weil es zum einen eine Gesetzgebung dazu gibt und eine ganz klare Trennung von Bewirtschaftung und Infrastruktur. Mhm. Auf der anderen Seite sind unsere Kollegen von der Bahn, also von DB Cargo, halt auch für Wettbewerber tätig. Das heißt, die bieten quasi den Transport auf der Schiene, also die Erbringung des Transportes selber an und den kaufen wir quasi zu, genau wie andere Spediteure den auch zukaufen. Und da ist gerade unseren Kollegen von der Bahn an Neutralität, also ist diese Neutralität sehr wichtig, damit sie halt dort auch überhaupt ihr Angebot platzieren können. Mhm. Und wenn wir dort als Schwesterunternehmen bevorzugt würden, hätten die Kollegen an anderer Stelle ziemliche Probleme. Also da sind wir werden wir gleich behandelt mit anderen Wettbewerbern, die halt den Frachtraum dort bei der Güterbahn einkaufen. Ja. Wird der Zug überhaupt nicht eingesetzt oder welche Nische füllt er aus? Gibt es Sattelauflieger auf der Schiene? Hier fahren in Stuttgart fahren morgens manchmal ganze Züge vorbei mit Sattelauflieger von Emons, heißt die Spedition, glaube ich. Spielt das eine Rolle oder ist das wirklich so eine Nische, dass man das fast vergessen kann? Mir fehlen jetzt die wirklichen Zahlen dazu. Ja. Also sicherlich keine Nische. Es wird gerade aus den Seehäfen heraus gibt sehr große Transportströme, was die Seefrachtcontainer Hinterlandverkehre angeht, die über die Bahn passieren. Es gibt halt Güter, die sich klassisch für die Bahn anbieten. Das ist alles, was groß und schwer ist. Ja. Was zum Teil auch allein vom Gewicht her gar nicht auf LKWs geht oder sofort dann in Richtung Schwertransport zu handhaben ist, was immer dann mit einem ganz anderen Aufwand verbunden ist. Also da sehen Sie Dinge auf der Bahn, die sich nur sehr schwer auf der Straße transportieren ließen. Alles, was auch Schüttgüter, Flüssigkeiten angeht, Chemie, dieses Kesselwagen, was Sie dort sehen, das ist auf der Straße zwar auch darstellbar, aber ist eigentlich klassisch bahnaffin. Alles andere regelt sich letzten Endes, muss man sagen, über den Preis und über den Service. Das heißt, in welchem Rhythmus kann ich anliefern? Also klassische Bereiche sind zum Beispiel auch der Fertigfahrzeug-Transport aus den Werken heraus in die Seehäfen, zum Beispiel für den Export, weil es da auch ganz klar, das sind so Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, wo ja, es also ein ganzer Zug in Richtung Emden zum Beispiel geht, wo dann ein Seehafenumschlag stattfindet auf große quasi rollende also Roro-Schiffe Parkhäuser, ja. Die dann die Schiffe, die Fahrzeuge in die ganze Welt bringen. Das ist so ein Klassiker, weil da halt ziemlich regelmäßige Verkehre anfallen und auch sehr große Volumen, wenn man sich das vorstellt. Die Lagerflächen vor den Autofabriken sind so gering, dass die, wenn der Transportfluss auf der Ausgangsseite abreißt, hätten sie genauso ein Problem, als wenn er auf der Eingangsseite abreißt, weil sie nicht mehr wissen, wohin mit den Fahrzeugen. Wie der Kumpel, der mir mal erzählt hat, dass es wichtig sei, dass die Stromleitungen, die vom Atomkraftwerk wegführen, dass die funktionieren, sonst würde das Atomkraftwerk explodieren, weil der Strom nicht raus kann. Will ich jetzt so nicht gesagt haben, aber Sie müssen das einfach einstellen, weil da fällt Ihnen alle paar Minuten hinten ein Auto vom Band und das müssen Sie irgendwo hinstellen. Und wenn das, wenn der Platz voll ist, dann wird das ganz schnell eng. Also das gilt, das Problem auf der Eingangs- wie auf der Ausgangsseite. Aber zum Glück, also ich habe zumindest noch von wenigen Streiks auf der Seite gehört, dass deswegen das System zusammengebrochen ist. Ja. Aber es gibt halt auf der Transportseite, vielleicht kann man da nochmal ganz kurz ansetzen, auf der Lkw-Transportseite für den Laien in Anführungszeichen ist ein Lkw ein Lkw. Mhm. Dahinter verbergen sich aber mindestens drei verschiedene Systeme. Es gibt zum einen den wirklich komplett Lkw, der also komplett als Ladung bestellt, gebucht, gefüllt und auch gefahren wird, also von einem Punkt zum anderen als vollständige Ladung. Dann gibt es sogenannte Teilladungen, wo halt verschiedene Kunden auf einem LKW gefahren werden und der LKW quasi verschiedene Punkte anfährt. Mhm. Das besondere Fall davon nennt sich Milk Run. Da wird zum Beispiel eine Zuliefererkette abgefahren. Also verschiedene Zulieferer, die dann nachher an das gleiche, wir sind wieder bei den Automobilern, an das gleiche Autowerk anliefern, die dann in einem regelmäßigen Rhythmus abgefahren werden und es wird halt hier eine Palette, da fünf Paletten und da drei Boxen abgeholt in einem vorher festgelegten oder halt auch variablen Rhythmus, aber immer auf dem gleichen oder auf einem LKW als Teilladung. Mhm. Und dann gibt's den sogenannten Stückgutverkehr. Das ist das, was wir auch betreiben, also wir bieten die anderen Dinge auch an, aber wir betreiben halt auch ein Stückgutnetzwerk, wo wir etwa 50 Terminals in Deutschland betreiben, von denen jeweils über Nacht Verkehre von jedem zu jedem Terminal stattfinden. Mhm. Das heißt, sie haben eine Abholung, wenn zum Beispiel ein Kunde in München zwei Paletten nach Hannover zu fahren hat, dann würde der Nahverkehr in München diese zwei Paletten abholen zum Münchner Terminal. Dort würden sie umgeschlagen, also von diesem kleineren LKW, der sammelt, abgenommen, in eine Halle gestellt, vor ein Tor, wo ein LKW abgeht, der nach Hannover fährt. Mhm. Dann mit anderer Ware nach Hannover zusammen auf einen LKW gefahren, bis nach Hannover. Und dort dann am nächsten Tag zugestellt im Nahverkehr an den endgültigen Kunden in Hannover. Das rührt halt auch daher, dass diese Einzelpalette können Sie zwar auch auf den Transporter packen und mit dem Transporter dahin fahren, nur das wäre halt relativ unökonomisch. Ja. Sie hätten zwar keinen Umschlag, aber Sie fahren halt den Hauptlauf oder den Großteil mit einem Fahrer und einer Palette. Ja. Das rechnet sich in der Regel nicht. Das heißt, Sie bündeln das und das ist das, was man so als Stückgutnetzwerk bezeichnet. Lebt halt davon, dass sie eine Grundauslastung haben, also dass sie erstmal ein großes Transportvolumen mitbringen, damit sie diese sogenannten Hauptläufe zwischen den Terminals möglichst voll bekommen. Mhm. Und da nicht mit halb leeren LKWs fahren, weil das dann wieder ökonomisch nicht so richtig Sinn macht. Klar. Ja. Und das ist das dritte System. Und das vierte ist dann eigentlich, dass sie einen Paketdienst haben, der sehr stark so organisiert ist, wie zum Beispiel auch der Luftverkehr nach Dubai. Ja, so Hub-and-Spoke-mäßig. So ein Hub-and-Spoke-Thema, ja. Dass die alles an einen Punkt fahren, dort über Nacht die ganzen Sachen einmal umwürfeln und dann am nächsten Tag mit den gleichen oder mit anderen Fahrzeugen wieder ausfahren in die Zielregion. Damit können sie halt auch geringere Mengen dann trotzdem einigermaßen ökonomisch verteilen. Ja. So macht es ja zum Beispiel UPS auch, und da hatten wir mal die Episode vor langer Zeit schon über den AirHub in Köln, wo genau das stattfindet, wo abends die ganzen Flieger einfallen, ja. Dann wird nachts umsortiert und dann gehen sie alle wieder. Das ist auch dann relativ stark automatisiert, weil sie da halt in kurzer Zeit große Mengen durchsetzen müssen und umschlagen müssen. Ja. Was aber auch nur dann funktioniert, muss man dazu sagen, haben Sie sicherlich auch in der damaligen Reportage gesehen, wenn Sie halt bestimmte Maße nicht überschreiten. Also die haben halt auch ihre Gurtmaße, Länge, Breite, Höhe und Gewicht. Ja. Und alles das, was da rausfällt, landet dann letzten Endes, muss man auch so sagen, im Stückgut. Ja. Also wir transportieren zum Teil in diesem Stückgut Dinge, die einfach außerhalb dieser Paketdienstmaße sind, weil sie zu lang sind zum Beispiel oder so sperrig, vielleicht gar nicht mehr so großes Gewicht haben, aber so sperrig sind, dass sie einfach über diese Anlagen nicht handhabbar sind. Ja. Um langsam zum Ende zu kommen, was kann man irgendwie was sagen, wie... Welche Effizienzsteigerungen durch Kontraktlogistik und diese ganzen Mechanismen, die wir gerade diskutiert haben, da gehoben wurden in den letzten 10, 20, keine Ahnung, wie alt die Branche ist. Und was stellt man sich da für die Zukunft vor? Gibt's da noch Optimierungspotenziale? Was spricht man da so in der Community? Also die Branche an sich, würde ich jetzt mal sagen, hat sich wahrscheinlich irgendwo in den 70er, 80er Jahren entwickelt. Also die ersten Dinge sind dort entstanden, ist sicherlich durch verschiedene Stufen gegangen, ist jetzt mittlerweile sehr professionell geworden, sowohl auf der Kundenseite als auch auf der Anbieterseite, ist damit deutlich jünger als die Verkehrsbereiche zum Beispiel, die seit 100 und irgendwas Jahren schon Transporte betreiben, gibt es die Kontraktlogistik noch nicht so lange. Was die gehobenen Potenziale angeht, habe ich jetzt keine Zahl parat, aber da ist durch entsprechende Professionalisierung der Abläufe sicherlich das ein oder andere Prozent gehoben worden. In der Zukunft, muss man sagen, wird jetzt diskutiert, wie weit man über moderne Digitalisierung dort weitere Potenziale heben kann. Letzten Endes geht es eigentlich immer darum, die, ich sag mal, Blindleistung oder das, was nicht wertschöpfend ist, so weit wie es geht zu eliminieren. Was ich am Anfang sagte, also wenn Sie diese Palette, die Sie als Ganzes durch Lager bringen, noch dreimal anfassen und fünfmal von rechts nach links bewegen und nochmal einen hinschicken, der guckt, ob sie noch da ist, und dann vielleicht nochmal abstauben, dann sind das alles Tätigkeiten, die nicht wertschöpfend sind, weil Sie die eigentlich nur wieder hinten zum Lager rausbringen müssen. Und da steckt noch, denke ich mal, einiges drin, diese Handhabung, was zum Beispiel die Identifizierung angeht, das noch zu vereinheitlichen, auch die Datenqualität an der einen oder anderen Stelle noch zu erhöhen. Was man heute halt sagen muss, ist, dass die Logistik sehr oft noch Stiefkind ist hinter der Produktion. In der Produktion wird sehr großen Wert darauf gelegt, dass die Teile in einer sehr guten, hervorragenden Qualität produziert werden. Und in der Logistik, die sich dann hinten anschließt, also wo die Teile verpackt werden und in den Versand gehen, da erkennt man dann sehr oft, dass das etwas stiefmütterlich behandelt wird. Also sie haben dann sehr schlechte Beschreibungen, was zum Beispiel die Versandeinheiten angeht. Sie kriegen das gleiche Material in verschiedenen Anlieferformen, in zum Teil ja minderwertiger Qualität, was die Verpackung angeht, und müssen dann da mit sehr hohem Aufwand das in den Logistikzentren dann gerade biegen, was an anderer Stelle nicht so akkurat passiert ist. Da liegt, glaube ich, auch noch ein Hebel drin, indem man einfach Prozessschritte vermeidet. Es gibt zum Beispiel so einen Ansatz, der nennt sich Cross-Docking. Das heißt, sie kriegen komplette Einheiten von Vorlieferanten und schleusen die nur noch durch zum Ziel, ohne sie weiter anzufassen, weil sie schon entsprechend zum Beispiel vorkommissioniert sind. Also Dinge, die in Shops gehen, in Geschäfte, dass sie dort, wir sprachen gerade eben von den T-Shirts, dass schon die T-Shirts schon aus dem Produktionsland so vorsortiert bekommen, dass sie die gar nicht mehr hier auseinandernehmen sortieren, wieder neu sortieren und dann hinbringen, sondern dass sie die schon auf den Shop vorsortiert bekommen und dann nur noch diese Einheit in den Shop fahren. Aber verlagert das die Arbeit nicht einfach nur an einen anderen Ort? Ja, allerdings sparen sie zum Beispiel die ganzen Kontrollvorgänge. Und sie sparen das einmal ein- und auspacken, wenn sie also direkt da, wo die Sachen produziert werden, die nicht in artikelreine Behälter zum Beispiel, artikelrein sortiert werden, sondern direkt dort schon in die Zielbehälter, ja, oder auch in den Zielmengen kommissioniert werden oder verpackt oder im Warenausgang behandelt werden. Da können Sie einfach Abwicklungs- und Handlingsstufen sparen. Ja. Da liegt, sagen wir, systematisch noch einiges. Da sind wir auch wieder bei Supply Chain Management. Also wie bekannt ist jetzt eigentlich, wie früh weiß ich, welche Ware wohin muss? Und wie früh kann ich dann auch das entsprechend ansteuern? Was ich eben gesagt habe, es ist halt vieles heute so, dass die Transparenz in der Kette noch nicht so gegeben ist, aus verschiedenen Gründen. Manche möchten ihre Daten nicht preisgeben, andere können sie nicht preisgeben und damit die Bestände in der Kette immer noch an der einen oder anderen Stelle höher sind, als sie sein müssten. Ja. Und die Ziele da noch nicht so erreicht werden, wie man sich das vorstellt. Und halt Handlingsstufen oder Aktivitäten stattfinden, die man vermeiden könnte, wenn man eine bessere Transparenz über die Daten und über auch die Ziele dieser Waren hätte. Ja, stimmt. Ja. Das ist neben dem, was an Effizienzsteigerung im Moment auch diskutiert wird, auch da gibt's Initiativen, die von Industrie 4.0 auf Logistik 4.0 sich beziehen, wo es darum geht, Roboter einzusetzen, was wir auch an der einen oder anderen Stelle machen, um dort menschliche Arbeitsplätze durch Roboterarbeitsplätze zu ersetzen, ja, was aber nicht ganz so einfach ist. Wenn man mal schaut, also Amazon hat dort eine Challenge ausgeschrieben, wo es darum geht, dass Roboter kommissionieren und die Ergebnisse sind irgendwie noch nicht so vielversprechend, dass man sagt, der Mensch kann da auf kurze Sicht ersetzt werden. Ja. Da geht es einfach darum, wenn man zum Beispiel in eine Kiste mit verschiedenen Materialien greift oder in ein Fach, ein Bücherregal, dann ist der Mensch da immer noch sehr viel flexibler, wenn es darum geht, Dinge zu greifen, zu identifizieren. Ja. Und auch tatsächlich zu entnehmen, als jeder Roboter, der da im Moment auf dem Markt ist, die tun sich dabei für den Menschen relativ einfachen Aufgaben doch sehr schwer. Und da ist viel versucht worden. Vielleicht bringt einfach eine höhere Rechengeschwindigkeit und eine andere Methode in der Bildverarbeitung und auch in der Greifertechnik bringt uns da noch voran. Aber bisher habe ich da wenig gesehen, was tatsächlich den Menschen ersetzen kann in so Situationen, wo halt eine sehr große Bandbreite an Teilen, genau, an Ersatzteilbereich zu handhaben sind. Genau, also insbesondere wenn eben sozusagen das Umfeld nicht perfekt standardisierbar ist, wenn da eine gewisse Unschärfe drin ist, dann wird es, glaube ich, auch noch eine ganze Weile relativ schwierig bleiben. Ja, also bei einfachen geometrischen Situationen und bei klaren Erkennbarkeiten gibt es da auch schon lange Lösungen, muss man sagen. Aber dieser berühmte Griff in die Kiste, da ist der Mensch augenblicklich noch relativ schwer ersetzbar. Aber wir werden es, denke ich mal, noch erleben, dass das deutlich schneller geht, als man das heute sieht, und dann auch Roboter die Aufgaben übernehmen. Also Ansätze gibt's. Wenn das kommt, dann werden sich da noch ganz andere Möglichkeiten ergeben. Ein letzter Punkt noch, als ich bei Airbus war kürzlich und da mit den 3D-Druckern da geredet habe, also mit den Leuten, die sich um 3D-Druck beschäftigen, die haben so gemeint als mittelfristige Perspektive, dass die ganze Ersatzteilhaltung an Flughäfen und im Netz dadurch vereinfacht wird, dass man überall nur noch einen Drucker hinstellt und dann da einfach die benötigten Teile gedruckt werden. Es ist offensichtlich, dass es nicht nächsten Februar passiert. Aber ist das, ich glaube, Sie hatten es vorhin kurz angesprochen, ist das was, wo sich Ihre Branche Gedanken drüber macht, dass man komplett überflüssig wird, weil einfach nur noch Drucker überall stehen und dann nur noch die Daten gesendet werden? Ja, die Branche diskutiert das ziemlich intensiv. Also in jedem Innovationsforum, in jedem Arbeitskreis ist das ein Thema. Wir haben auch schon, also die Ideen gehen in die Richtung, wie Sie gerade eben beschrieben haben. Also alles, was Ersatzteile angeht, was auch, was ich gerade eben gesagt habe, Ersatzteile angeht, die in sehr kleiner Stückzahl überhaupt vorzuhalten sind, aber dafür in einer großen Variantenzahl, die wahrscheinlich dann auch nicht unbedingt sicherheitsrelevant sind, sondern irgendwelche, ich sag mal, flapsig Stöpsel, ja. Kleine Plastikteile, irgendwelche Abdeckungen, die jetzt eher einen optischen Effekt haben, aber keinen technisch relevanten. Da wird es wahrscheinlich anfangen. Ich habe da auch Beispiele gesehen jetzt. Ich denke, das wird an der einen oder anderen Stelle kommen. Die Frage wird die sein, ob das nachher dann die Kontaktlogistiker selber machen. Wir sind da im Kontakt mit Firmen, die solche Sachen als Dienstleistung anbieten, mit denen wir zusammen solche Dinge aufbauen können. Die Frage ist einfach, wer dann nachher auch sich um Dinge wie Haftung und um Darstellung der Sicherheit und der Qualität kümmert, weil wir sind jetzt klassisch keine Hersteller von Produkten. Also wir machen durchaus Dinge. Wir haben schon ganze Armaturenbretter produziert, inklusive Lenkrad, Airbag und Navigationssystem. Aber das sind Dinge, da haben wir halt die Technologie nicht selbst entwickelt. Ja. Und bei 3D-Druckern wird es nochmal schwierig. Ein anderer Aspekt aus meiner Sicht da noch, wenn Sie sich heute angucken, wie lange man braucht, um einen Teil zu fertigen, ja, klar. Dann ist das, wenn man sich vorstellt, dass andere Sachen containerweise kommen, also Sie bräuchten eine unglaubliche Zeit, um einen kompletten Container mit einem 3D-Drucker zu füllen. Ja, klar. Ich glaube auch kein Zufall, dass sich da die Luftfahrt drüber Gedanken macht, weil bei denen haben sie relativ geringe Stückzahlen, es ist eh schon teuer und so weiter und so fort. Ne? Also das wird in der wirklichen Massenfertigung wird das noch eine ganze Weile dauern. Also ich denke, dass überall da, wo es halt sehr langlebige Produkte gibt, die halt sehr lange auch in Erwartung zu halten sind, was das wenn wir wieder bei der Bahn sind, da sind halt auch Züge zum Teil über 30 Jahre und länger im Einsatz. Da haben sie mittlerweile Technologien, die finden sie gar nicht mehr. Also so im Elektronikbereich oder halt im technischen Bereich, da werden Dinge gebraucht, die werden heute so gar nicht mehr angeboten, weil sich das mittlerweile überlebt hat. Trotzdem brauchen sie vielleicht irgendein kleines Teil, was sich da aufgelöst hat oder was kaputt ist, aber halt entscheidend ist. Und da denke ich mal, es werden da Dinge passieren und ich habe jetzt auch gehört, dass wie an anderen Stellen auch sich wahrscheinlich jährlich die Zyklen da entsprechend erhöhen und die Dauer, um halt solche Teile herzustellen, hat von Jahr zu Jahr wahrscheinlich sich halbieren wird, genauso wie andere Sachen sich verdoppeln. Bleibt spannend, ja. Man wird sehen, also ob dieses Moore's Law, ob das so ohne weiteres auf diese anderen mehr in der realen Welt angesiedelten Sachen übertragbar ist, da bin ich noch nicht überzeugt davon, aber man wird sehen. Aber wenn man sich jetzt als Beispiel die Entwicklung von sowas wie CD und DVD Brennern und Herstellung anschaut, dann hat es auch ein paar Jahre nur gedauert, bis das von einer sehr quasi unbezahlbaren, also für einen Privatmann unbezahlbaren Technik sich so entwickelt hat, dass sie das quasi nachgeworfen bekommen haben. Na klar, ich meine, dass das billiger wird, das ist unbestreitbar und dass das auch schneller wird, ist auch unbestreitbar. Aber wenn man sich halt anguckt, wie gesagt, wo ich da gerade bei Airbus war, was die halt unter anderem machen, ist so ein Laser-Sintering. da gibt's halt einfach auch bestimmte physikalische Grenzen. Ich meine, es dauert halt nur mal eine bestimmte Zeit und es braucht eine bestimmte Menge Energie, bis da so ein Stück oder Stück, bis da so Metallpulver sich halt verfestigt. Und ich glaube nicht, dass da diese 18 Monate alles verdoppelt sich, wie bei Moore's Law so ohne weiteres anwendbar ist, kann ich mir nicht vorstellen. Dass Massenproduktion von solchen Tools das Ganze billiger macht, ohne Zweifel. Aber dass es so rasant geht, wie man es aus der Computer- und Elektronikwelt kennt, da bin ich nicht überzeugt davon. Aber gut. Man wird sehen. Wie Sie schon sagen, die Branche hat das auf dem Schirm und wird das weiter diskutieren. Es gibt halt erste Ansätze, wo man das versuchsweise macht, wo halt auch solche Kooperationen entstehen. Wir sind da auch mit entsprechenden Universitäten in Kontakt und mit Herstellern, aber ein echtes Geschäftsmodell oder einen echten Vorfall dazu habe ich bisher so noch nicht gesehen, zumindest nicht in einem, sagen wir, professionellen Umfeld. Ja. Wunderbar, ich habe keine Fragen mehr. Wollen Sie trotzdem noch irgendwas sagen? eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben verschiedenste Felder gestreift, eine ganze Reihe Sachen noch nicht überhaupt nicht beleuchtet, die es auch noch gibt. Es ist halt ein breites Feld und ich hoffe, ich habe da das eine oder andere mal beleuchten können. Es gibt sehr viele Anwendungsfälle, von denen sich der Laie eigentlich keine Vorstellung macht, also wo Kontraktlogistik überall drin ist. Genau. Das fängt bei relativ banalen Sachen an, die man an jeder Ecke findet. Wir haben beispielsweise auch ein Auslieferungslager jetzt für Gitarren in Japan übernommen, wo dann auch so Dinge wie Endkontrolle und Stimmen der Instrumente mit dazugehört. Also es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Im Prinzip macht der Kontraktlogistiker alles, was ein Kunde von ihm verlangt und was sagen wir, unseren Kunden das Leben dann leichter macht. Ja. Und da sind wir gespannt, was da noch alles kommt. Ja. Also bisher gab es da, glaube ich, wenig Grenzen, die da nicht überschritten wurden. Ja. Nee, hat einen klasse Einblick gegeben, ist so ein Thema, das einen eigentlich, wie Sie gerade selber schon sagten, eigentlich nicht so richtig, es ist nicht so richtig sichtbar, ne? Aber es ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Bestandteil von dem, wie unsere Wirtschaft heute funktioniert. Und insofern, glaube ich, haben wir da alle, also ich auf jeden Fall, eine ganze Menge gelernt. Und deshalb bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich, dass Sie da mitgemacht haben. Ja, gern geschehen und hat mich gefreut, dass ich da mal einen Einblick geben konnte und vielleicht Sie und die Hörer etwas mit etwas anderen Gefühlen an diesen großen, grauen oder wie auch immer farbigen Kästen vorbeifahren, die an dem einen oder anderen Autobahnkreuz stehen. dahinter ist mehr als nur ein Palettenregal. Ja. Es ist halt auch eine der wenigen Branchen, die halt auch noch Arbeitsplätze schafft. Das muss man auch so sagen. Ah ja, okay. Wir sind jetzt hier, also ich bin hier in der Mitte des Ruhrgebiets. Wir haben halt einige Strukturwandel hinter uns. Ja. Und die Logistikbranche ist eine der wenigen Industrien, die auch noch Arbeitsplätze für niedrig qualifizierte Mitarbeiter bietet. Mhm. Und das ist halt in dem Umfeld, wo wir Kohle und Stahl gerade hinter uns gelassen haben und uns sehr viele einfache Handarbeitsplätze weggefallen sind, ja, ist das noch eine Branche, die Arbeitsplätze schafft und das in steigendem Maße. Mhm. Interessant. Okay, dann wünsche ich Ihnen vorhin einen schönen Abend und ich melde mich. Herr Felder, Dankeschön. Danke, und ciao. Viel Erfolg beim Schneiden. Ja, danke. Tschüss. Ja, mit dem Schneiden war ich offensichtlich erfolgreich, auch wenn ich da so gut wie nichts getan habe. damit wären wir am Ende. Herzlichen Dank, Herr Heimbrock, fürs Mitmachen. Hat, finde ich, einen klasse Überblick gegeben. Und ich habe es ja schon in der Episode gesagt, man macht sich kein so richtiges Bild, was da im Hintergrund alles so passiert. Logistik ist so eins von diesen Themen, die extrem wichtig sind für die Industrie, aber ja, halt vor allem im Hintergrund wirken. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns wissen, ob es euch gefallen hat. feedback@omegathpodcast.net, das Rating auf der Webseite oder die üblichen Kanäle Facebook, Google Plus oder Twitter.